Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, es gibt ja auch eine ganze, ist es eine Oper oder nur irgendwo ein Musikstück? Das ist da sogar recht bekannt. Das lange Schweigen. Nee, das hat nur die Längenbezeichnung. Schon mal vorab, wie immer, den jetzt aufzeichnen, extra Tobi irgendwann kicken. Wir treten dich gerne. Ich weiß, Holarius. Haben wir noch jemanden, der zum Backup mit aufzeichnen kann? Das kann nicht schaden. Uwe, immer der fragt. Nee, bei mir geht's schlecht. Ich habe mein Rechner voll. Genau, ich sehe es gerade sehr gut. Ja, ich denke, von meiner Seite können wir auch anfangen. Die Chrissy hatte mir geschrieben, dass sie noch nicht kann und etwas später reinkommt. Ich sehe, es sind ein paar andere da aus dem Vorstand auch. Von meiner Seite her können wir anfangen mit der Sitzung. Hat da jemand was dagegen? Ja, ich. Du möchtest noch 5 Sekunden warten, oder? Ja, aus Prinzip. Okay. Prinzipielle Wartezeiten sind jetzt vorbei. Dann eröffne ich die Sitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit heute Abend am 29.01. um 21.10 Uhr. Wer möchte die Sitzung leiten? Ich biete mich dazu an. Gibt es da Gegenreden? Dann werde ich das machen. Es wäre nett, wenn es ganz viele Freiwillige gäbe fürs Protokoll. Kuckuck. Jo. Der Herr Schreibreform möchte das Protokoll machen. Gibt es da Gegenreden? Ich hätte gerne, der Oliver hat, glaube ich, auch Ja gesagt, ne? Da. Sehr gut. Ich kann Ihnen gerne helfen. Dann würde ich euch bitten, das zusammen zu machen und das würde mich sehr freuen. Machen wir ja meistens sowieso gemeinsam. Genau. Gut, jeder bitte mal einmal ins Pad reinschauen, in Richtung Tagesordnung. Wenn jetzt noch offene Punkte da sind, die bitte dazutragen. In der Regel ist es ja auch kein Problem, das noch während der Sitzung zu machen, wenn das nicht irgendwelche ganz großen Sachen sind. Ich persönlich hatte in den Request-Tracker auch mal mit reingeschaut. Es gibt da ein paar Sachen, die unten noch reinkopiert wurden. Die anderen Werbungssachen und so weiter würde ich jetzt nicht mit reinnehmen, die da noch drin sind. Und die Tage würde ich da auch mal aufräumen, ein bisschen alles leer machen. Gibt es Dagegenrede gegen das, was hier drin ist als Tagesordnung, sonst würde ich das hier als genehmigt eintragen. Gut, dann machen wir es so, wie es hier drin steht. Und gleichzeitig bitte dann nochmal reinschauen in das letzte Protokoll. Den Link dazu habe ich jetzt hier gerade nicht mehr offen. Das ist das 191er Pad gewesen. Und würde das auch so genehmigen, wie es da drin steht, es sei denn, da gibt es Gegenrede. Gibt es nicht, dann tragen wir das hier mal als genehmigt ein. Und dann werden wir bei den Mitgliederzu- und Abgängen. Jetzt steht hier drin, es gibt Dringenderes, das ist richtig, aber da wird vorgeschlagen, dass wir mal schauen, wer ist denn hier dabei und wer nicht mehr. Das hatten wir immer mal auch schon gemacht. Es wurden auch, glaube ich, einige angeschrieben. Dazu gehört dann irgendwann sicher auch, die Leute dann rauszunehmen aus der Wiki-Seite etc. Ich würde vorschlagen, wir lassen es jetzt mal hier drin stehen und fragen erstmal nur, gibt es Leute, die gerne bei uns mitarbeiten würden? Die mögen sich bitte jetzt melden oder gegebenenfalls einfach nur mal reinhören. Da können wir auch gleich Leute unten hier noch als Gäste mit reinnehmen. Da machen wir vielleicht hier unter unentschuldigt noch einen Zeile 50 noch einmal für Gäste was auf eben. Und die können sich dann auch gerne hier eintragen im Pad. Ich mag da kurz was zu sagen. Ich werd öfter kommen. Mitglied finde ich falsch. Ich schreibe euch auch gerne jedes Mal Protokoll. Aber ich mache das hauptsächlich einfach, um auch eine vernünftige Verbindung irgendwo zu haben und vielleicht mitzuteilen, was in der Fraktion passiert, dass wir da irgendwie eine Verbindung und einen Austausch untereinander haben, einfach von verschiedenen Seiten, dass es läuft. Aber wirklich Mitglied finde ich etwas übertrieben, weil inhaltlich beteiligen brauche ich mich da jetzt nicht unbedingt. Da kann ich auch in Ruhe für euch Protokoll schreiben. Okay, ich würde das hier trotzdem gerne eintragen, dass du, was du gerade gesagt hast, oder wenn du es selber eintragen würdest, denn ich würde das sehr, sehr begrüßen, würde mich da sehr drüber freuen. Und ich glaube, dass da auch niemand was dagegen hat. Denn die Möglichkeit bleibt ja offen, dass auch da unterstützt wird, weiter auch mit protokolliert wird von anderen. Und sonst, wer das Pad jetzt noch nicht hat hier aus dem Raum, sind ja schon über 40 Leute, so viele sind, glaube ich, oben noch nicht eingetragen. Da ist es nochmal gepostet. Und noch eine Sache, vielleicht der Achim hatte mich drauf angesprochen. Wenn ihr Fehler im Protokoll seht oder ich zusammenfasse beim Protokollieren und ihr meint, da ist irgendwas falsch, schreibt es einfach rechts kurz rein oder korrigiert es, wenn ihr schnell genug seid, im Text einfach, wenn ihr euch irgendwie falsch wiedergegeben fühlt. Bitte so schnell wie möglich, weil Fehler im Protokoll sind ärgerlich. Okay. Die jetzt, ich sag mal, Detailgrad, da können wir vielleicht ein andermal nochmal drüber sprechen. Mach's einfach mal so, wie du Bock hast heute. Und ich würde vorschlagen, jetzt nochmal einmal zu fragen, ob es Leute gibt, die denn definitiv jetzt hier sind und wissen, dass sie nicht mehr mitarbeiten wollen. Dann würde ich die nämlich, dann könnten wir die ja quasi direkt notieren und rausnehmen. Okay, gibt's auch niemanden. Gut, dann wäre jetzt hier die Frage offen, machen wir mal eine Sichtung, beziehungsweise schauen wir mal, wer wirklich lange nicht mehr da war. Das hatte ja jemand gemacht, schon mal so vor ungefähr 2 Monaten. Da haben wir, glaube ich, einen ganzen Schwung schon rausgenommen. Es gab immer noch eine ganze Menge Leute aus der Fraktion, also die jetzt unter den Abgeordneten sind, die zum Teil sich gemeldet hatten, ja, ich bin raus, beziehungsweise sagten, ich bleib mal drin, komme aber selten. Ich würde das jetzt auch nochmal drin lassen und diesen Punkt aber nochmal übernehmen in die nächste Sitzung und bis dahin vielleicht mal schauen, dass man nochmal guckt, wer war tatsächlich die letzten 4 bis 6 Wochen nicht mehr da. Wer hätte denn da die Möglichkeit, das mal zu übernehmen und da mal in die letzten 4, 5 Protokolle reinzugucken und die Namen abzugleichen? Gibt es da jemanden, der das freiwillig machen könnte? Kurze Frage. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber bei mir dröhnt der Uwe ganz schön. Okay. Nee. Alles in Ordnung. Alles gut. Ich kann vielleicht ein bisschen leiser sprechen, oder? Wenn es geht. Ich schreibe es mal auf, dass ich mal in die Protokolle gucke. Das wäre super nett. Gut, dann kommen wir in die nächste Zeile, das wäre die Zeile 79, aktuelle Aufgabe, neuer Pressesprecher zusammen mit Vorstand. Jetzt sind ein paar Leute aus dem Vorstand da, die Chrissy ist jetzt so noch nicht da, oder ein paar Leute, weiß ich gar nicht, doch Daniel ist da. Ich bin auch da. Und wir haben uns ja heute gesehen, vielleicht kann der Alex ein paar Worte dazu sagen. Ja, also ich denke, die meisten haben mitbekommen, dass Achim zurückgetreten ist, noch an der Sonntagnacht. Und dass uns das natürlich vor eine große Herausforderung jetzt auch stellt. Und wir hatten ja zum Glück neben Achim auch Uwe als stellvertretenden Pressesprecher, ebenso wie Eberhard. Engelbert. Engelbert, Entschuldigung, genau, Engelbert. Aber leider hat uns auch Engelbert angekündigt, dass er sich im Laufe der nächsten Zeit wohl auch aus dieser Position zurückziehen muss, aus privaten Gründen, weil er die Zeit einfach nicht mehr findet. Der Vorstand ist deswegen heute auch im Landtag zusammengekommen, um halt zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten jetzt in Anbetracht. Wir haben eine neue Landesliste und die ganze Öffentlichkeit, aber wie können wir das gestalten und machen? Und da hat sich der Vorstand drauf verständigt, den Uwe jetzt zum Hauptpressesprecher zu machen. Und Chrissy wird ihn dann auch unterstützen und zur Seite stehen bis mindestens Mai. Danach wird sie sich wieder auf ihre Diplomarbeit, die sie dann mit Sommer abgeben muss, konzentrieren müssen. Das ist erstmal der Stand der Dinge. Und ja, wir suchen dann auch noch weitere Unterstützung für die weitere Führung der ganzen Wahlkampfkoordination und so weiter. Genau, ich habe mich darüber sehr gefreut, über das Vertrauen. Ich habe dem quasi zugestimmt und gesagt, ich werde das übernehmen. Ich habe auch euch angekündigt gehabt, dass ich natürlich tagsüber auf die Art und Weise, wie Achim das gemacht hat, das zwar jetzt, ich sag mal, in so einem normalen Zeitraum machen kann, wenn es wirklich bis kurz vor die Wahl geht, wir da eine andere Lösung ein bisschen finden müssen. Und ich wahrscheinlich nicht tagsüber so viel Zeit, ich erinnere mich, Achim hatte bis zu 70 oder noch mehr Telefonate am Tag über einen Zeitraum von 2 Monaten oder sowas leisten werden können. Aber ich denke, bis dahin finden wir da auch eine gute Lösung. Genauso wie für diese Sache, wen finden wir jetzt noch als Stellvertreter, da denke ich, können wir auch vielleicht nächste Woche mal drüber sprechen. Inwieweit wir da vielleicht hier Leute vorschlagen, die hier sind, gegebenenfalls andere noch mit dabei sind. Ich glaube, das wird sonst ein bisschen zu viel alles. Ich hätte noch eine Frage dazu. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wer vom Vorstand da ist. Alex, habe ich ja gerade gehört. Alex, habt ihr mal darüber nachgedacht, ob es gegebenenfalls eine Option sein könnte, dem Pressesprecher zu bezahlen, dass dafür eine Stelle geschaffen wird im LV? Wir haben ja, zumindest die Sache in Erwägung gezogen. Also die ganze Sache ist ja sowieso jetzt erst ja, seit dem Wochenende eigentlich akut. Und deswegen sind da die ganzen Überlegungen auch noch nicht besonders weit gereift. Wir haben das andiskutiert, aber sind noch bei Weitem nicht irgendwo, dass wir irgendwas Genaues dazu sagen können. Also da müssen wir auch schauen, wie sind die finanziellen Mittel überhaupt, wie wollen wir die ausgeben und wie viel Geld stünde für sowas zur Verfügung. Da müssen wir wirklich schauen und ich glaube nicht, dass wir noch diesen Monat oder nächsten Monat dazu eine abschließende Aussage treffen können. Okay, also von meiner Seite, ich habe das ganz klar, also dem zugestimmt unter der Maßgabe, dass das eine ehrenamtliche Tätigkeit ist und sehe die jetzt zurzeit auch so und kannte da auch diese Diskussion nicht, wenn es da schon mal irgendwo Gedanken gab. Naja, zumindest der Achim ja mal die Stunden aufgeschrieben, die er so normaler Zeit verbraucht. Und die er dann in Wahlkampfzeiten braucht. Genau. Von daher ist es, glaube ich, schon in normaler Zeit ein Halbtagsjob. So ist es. Also ich muss sagen, ich habe zum Teil aber auch aus eigenem Interesse heraus ähnlich viel Zeit aufgewendet in dem Zeitraum im Sommer, als ich Achim mal, auf einen Zeitraum von ungefähr 8 oder 10 Wochen komplett vertreten hatte, war es eher noch ein bisschen mehr. Weil das auch sicherlich eine Sache ist, die mit Routine ja ein bisschen zu tun hat. Also ich kann es nur bestätigen von der Zeit her, aber meine Zusage jetzt bezog sich also ganz klar auf eine ehrenamtliche Tätigkeit im Moment, ja. Also eins ist sicher, wir werden die Öffentlichkeitsarbeit natürlich weiter als Vorstand auch massiv unterstützen und eure Möglichkeiten für die Gestaltung auch noch weiter ausbauen. Im Vorfeld der Aufstellungsversammlung haben wir Ähnliches für die Technik getan, um die auch wirklich schlagkräftig zu machen. Und ich denke, jetzt ist auch an der Zeit, die Öffentlichkeitsarbeit dementsprechend auch zu unterstützen. Gut. Jetzt ist hier ein nächster Punkt schon drin. Gibt es dazu Redebedarf? Also ich sag mal, jetzt über die Umstände von Achims Rücktritt etc. zu sprechen, halte ich jetzt für ein bisschen früh, und zwar aus folgendem Grunde. Ich hatte dem Achim vorgeschlagen, lass mal die Mitte der Woche telefonieren, denn ich brauche sicherlich so einiges an Tipps von ihm, die noch ein bisschen über das hinausgehen, was wir im Vorfeld schon mal besprochen hatten, damals im Sommer. Ich werde mit ihm höchstwahrscheinlich vielleicht noch heute später oder sonst morgen oder übermorgen mal telefonieren. Er hatte mir sogar noch geschrieben und vorgeschlagen, das heute Nachmittag noch zu machen, nur da war ich dann halt auch unterwegs und das war mir dann nicht möglich so kurzfristig. Ich würde gerne so ein Gespräch mal abwarten, bis es da zu viel Fragen vielleicht auch gibt. Wenn es dann natürlich jetzt, ich sag mal, einfach Redebedarf gibt, würde ich sagen, können wir dafür sicherlich ein bisschen was aufwenden, dass da sich jemand zu äußern kann. Meine Sicht ist so, ich bin dadurch auch von überrascht worden an dem Montagmorgen. Ich wusste, dass der Achim ja schon länger mal darüber nachgedacht hat. Hier, das wird sehr viel alles. Und er war im Oktober, November, hat er auch schon mal gesagt, Mensch, das ist hier, einige Sachen passen ihm da auch nicht. Nichtsdestotrotz, von der letztendlichen Entscheidung wurde ich dann auch überrascht. Ich bin ihm aber da persönlich nicht böse, sondern sehe eher, dass er extrem viel gemacht hat und dass es ganz schön schwer wird, das alles so zu übernehmen einerseits, und hoffe da, dass es da viele, viele, viele Leute aus dem Team gibt, die da mitmachen. Wir werden es ein bisschen breiter alles aufstellen müssen. Sonst, glaube ich, ist es nicht so einfach zu übernehmen, aber da gibt es, glaube ich, ja viele, die da gerne mitmachen wollen. Gibt es da noch Wortmeldungen zu dem Thema? Was ich jetzt gerade nicht so verstanden habe, wenn ich so als Gast da einfach mal so reinquatschen darf, wird denn jetzt überhaupt noch ein neuer Pressestellvertreter gewählt oder bestimmt? Oder macht Chrissy das jetzt einfach erstmal kommissarisch oder wie läuft das? Oh, ich habe es gesehen, du hast es reingeschrieben hier in den Chat. Ja, es gibt die Möglichkeit, ich denke, dass der Vorstand auch Leute wieder beauftragen wird, so wie er das letztes Jahr im Sommer auch gemacht hat und davor. Und dazu denke ich, dass ein paar Namen vielleicht im Raum stehen, vorgeschlagen werden. Das jetzt aber allerdings heute noch zusätzlich zu machen, ich glaube, das wird zu lange dauern. Deswegen hatte ich eben vorgeschlagen, diese Diskussion in die Sitzung der nächsten Woche mit reinzunehmen. Und das letzte Mal war es so, da wurden Leute hier einfach vorgeschlagen, die im praktisch schon in der ÖA gearbeitet hatten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass da vielleicht jemand ganz anders noch dabei ist. Eine große Bewerbungsfrist oder sowas ist, glaube ich, nicht geplant. Nein, also wir werden die Stelle nicht ausschreiben oder sowas in der Richtung, sondern wie Uwe schon gerade sagte, das sollen Leute aus der AGÖA sein, die sich hier auch schon irgendwie bewährt haben bei all den öffentlichen Kontakten. Und ja, das soll auch nicht übers Knie gebrochen werden. Ja, wir haben erstmal eine Handlungsfähigkeit und der Ralf und Chrissy stehen jetzt da Gewehr bei Fuß, um den Uwe da auch zu unterstützen. Und ja, wir werden eine neue Beauftragung machen, weil es ist wichtig, Backup zu haben. Und da kommt natürlich dann auch noch die Wahlkampfkoordination und das Team dazu, die natürlich auch ein großes Stück damit reinspielen. Aber letztendlich werden wir auf jeden Fall eine Beauftragung aussprechen. Und da widmen wir uns dann, denke ich mal, in der nächsten Sitzung AG Öffentlichkeitsarbeit. Das finde ich sehr gut. Also, denn bei euch, ihr habt natürlich auch schon alle mit der Presse mal gesprochen. Ich sehe, der Daniel ist hier, der Daniel Zahn, der hat ja da auch in seinen Themenfeldern und darüber hinaus auch schon Erfahrung. Und da wird sicherlich erstmal genug Unterstützung da sein, zumindest jetzt dann bis nächste Woche. Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich hätte gerade ja auch schon mal geschrieben, sodass dass ja auch jederzeit einspringen, was ist, an mich weitergeleitet werden kann und so. Aber ich rufe dich ja für auch nochmal die Tage an und das geht alles, das kriegen wir alles hin. Genau, ist damit deine Frage beantwortet erstmal? Ja, danke. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wir springen direkt weiter zum Punkt Agenda-Setting. Den habe ich jetzt nicht als Oberbegriff eingetragen, zusammen mit Fraktion. Jetzt schaue ich mal, wer aus der Fraktion jetzt heute da ist. Wir hatten ja, ich glaube, Anfang des Monats schon mal ein Mumble dazu, in dem ich aber allerdings nur kurz dabei war. Und da gibt es ja ein paar Punkte, die die Fraktion als Agenda-Setting macht. Das waren, glaube ich, 4 Stück. Die hatten wir auch schon mal mit reingenommen. Ist der Punkt denn mit übertragen worden? Ich hatte das Pad nicht angelegt. Hast du das angelegt, Olli? Ja, ich habe auch das reingeschrieben, weil Moni angekündigt hatte, dass sie heute hier sein wollte wegen des Themas. Wahrscheinlich dachte sie, das kommt heute eh nicht dran. Ja. Wir haben eine Fraktion letztens, ich versuche mal ganz schnell das Pad gleich mal rauszufinden und es zumindest dort als Link einzutragen, das habe ich nicht gemacht, hatten wir das als Thema, um das wieder zurückzuspielen in EAG Öffentlichkeitsarbeit. Wir hatten ja praktisch ein gemeinsames Mumble oder zwei zum Jahreswechsel. Da haben wir jetzt in der Fraktion nochmal drüber gesprochen. Jetzt kommt es wieder zurück. Ist jetzt nicht dringend heute, aber ich werde zumindest den Link von dem entsprechenden von der Fraktionssitzung, wo die wir extra deshalb einberaumt hatten, jetzt gleich da noch reinschreiben. Okay, denn ich glaube, bei uns gab es da auch ein Agenda-Setting-Pad. Das war allerdings ein bisschen älter noch und umfangreicher. Da sind aber auch Sachen zu eingetragen gewesen. Das war das 273er-Pad. Ich habe da jetzt keinen Zugriff, aber das hatte ich ja angelegt. Wir haben da Punkte eingetragen. Dann wollte sich die Fraktion am 18. Januar treffen, was ja auch passiert ist. Und dann wollten wir diese Ergebnisse zusammenführen und gemeinsam darüber sprechen, wie sinnvoll was in welcher Reihenfolge sein kann. Okay, dann würde ich das vielleicht auch für nächste Woche direkt anplanen und den Punkt dann heute nochmal überspringen. Sehr sinnvoll. Und da ist die Chrissy auch dabei. Hallo, guten Abend. Schönen guten Abend. Hast du schon einen Link vom Pad? Nein, bitte gebt ihn mir. Ach, und Schreibreform war so viel schneller. Ich habe das Pad daraus, da habe ich schon alles reingeschrieben, inklusive der Punkte. Okay. Wir sind über die ersten Punkte schon drüber, kurz zur Info für die Chrissy. Und es wissen schon alle, dass ich quasi jetzt die Aufgabe vom Achim übernommen habe, von euch in dem Bereich sehr stark unterstützt werde. Und eine Beauftragung von stellvertretenden Pressesprechern wir mal verschoben haben in Richtung nächste Woche der Sitzung und jetzt gerade den Punkt Agenda-Setting auch nochmal auf die nächste Woche verschoben haben. Dazu sagte gerade ja jemand, dass Moni mit reinkommen wollte, die jetzt allerdings nicht hier ist. Falls sie noch kommen sollte, können wir immer nochmal zurückspringen, sonst machen wir das mal nächste Woche. Klingt super. Bei welcher Zeile sind wir jetzt? Bei 110 wären wir dann. Wo da steht aktuelle Aufgaben bezüglich Landesliste. Dazu gab es ja heute ein ganz kurzfristig einberaumtes Meeting in Düsseldorf, wo ich glaube fast alle oder sogar alle der ersten 10 der Landesliste. Da waren einige von euch aus dem Landesvorstand und einige auch aus der Fraktion quasi als Gäste, die netterweise da die Räumlichkeit ja bereitgestellt haben. Und magst du oder jemand von euch aus dem Vorstand dazu vielleicht ein paar Sachen sagen? Ja, also es waren tatsächlich alle 10 da. Ich habe gestern Nacht alle noch erreicht und bin da total froh drüber gewesen. Und wir haben einfach erstmal geguckt, dass wir sagen, die Leute müssen sich schnellstmöglich irgendwo einschließen und Holz hacken gehen, wie der Alios das so schön gesagt hat, und haben dafür dann ein Wochenende festgelegt. Also es ist nicht jetzt das Wochenende, sondern das Wochenende danach, und haben dann festgelegt, wer sich um was kümmert, also wo das dann stattfindet und so weiter und welche Leute sie dabei haben möchten und welche nicht. Und dass wir so ein bisschen die Infrastruktur bekannt gegeben haben oder ausdiskutiert haben, also dass wir eben sagten, wenn was passiert, dann ist der Uwe da, dann ist die Fraktion da, dann ist der Vorstand da, ihr seid nicht alleine, alles ist gut. Dann hat der Jens Ballerstedt angeboten, Schulungen zu machen, relativ kurzfristig dazu, wie man sich denn beispielsweise, wenn die Kamera auf dich gerichtet ist, verhält, also dass es so ein kleines Interviewtraining gibt, und er wollte diese Dinge koordinieren, und darüber haben wir gesprochen. Dann, worüber haben wir denn noch gesprochen eigentlich? Ach so, ja, so ein paar Tipps, wie man sich jetzt darauf vorbereiten kann. Also, dass halt auch alle viel Kontakt miteinander halten sollen und sich auch als Team verstehen sollen. Also auch dieses, dass wir versuchen, erstmal dieses, die ersten 3, die ersten 4 zu vermeiden, sondern wir wissen ja, dass, welche Leute? Ach so, ja, dann, Alex, dann versuch du das doch mal bitte irgendwie nochmal anders zu erklären. Ja, nein, du kannst ja weitermachen. Also ich hatte auch nur als, das war auch nur genau, um kurz zu sagen, da waren die Leute da, da ist ja jetzt nichts Wildes bei rausgekommen und vor allen Dingen auch nichts Geheimes, es war ja jetzt, das war ja nicht gestreamt oder irgendwas, ich denke, es war auch sehr kurzfristig. Mir ging es nur darum, dass hier die Leute, die jetzt im Raum sind, wissen, dass quasi da sich die Leute das erste Mal jetzt mehr oder weniger kurz getroffen haben. Und jetzt für uns als AG Öffentlichkeitsarbeit daraus ja jetzt quasi Aufgaben erwachsen. Und es wurde hin und her überlegt, wann man mit der Liste auch an die Öffentlichkeit geht. Denn als die Liste verkündet worden ist, also die Reihenfolge, war ja von der Presse quasi keiner mehr da in meiner Tagen. Deswegen hat man halt überlegt, diese Landespressekonferenz einzuberufen, hat dann überlegt, was für Termine stehen denn jetzt an, Karneval steht an, hin und her überlegt, kriegt man es denn noch vernünftig jetzt auch das thematisch platziert, und da ist man dann darauf gekommen, okay, Aschermittwoch wäre vielleicht ein günstiges Datum, weil da ist Karneval vorbei, da beginnt halt wieder die politische Session, und Karnevalssession ist vorbei. Wird sich halt die Gruppe der ersten 10 von der Liste getroffen haben und sich schon mal besser kennengelernt haben. Wir werden auch überlegen, wie wir uns selber irgendwo von der Gruppe organisieren, wie wir die einzelnen Pressetermine auch wahrnehmen wollen, wer welche Stärken hat bezüglich bestimmten thematischen Aussagen. Auch erstmal beschnuppern, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den uns vor allen Dingen auch die Fraktion im Landtag ans Herz gelegt hat, denn die klagen nach wie vor darüber, dass es halt schwierig für sie war und immer noch ist, miteinander so richtig klar zu kommen, weil sie halt nicht die Zeit hatten, sich wirklich auf persönlicher Ebene vernünftig kennenzulernen. Und dem wollen wir halt vorbeugen. Und deswegen suchen wir jetzt gerade für den 9. und 10. Februar da auch eine entsprechende Möglichkeit, um uns mal in aller Abgeschiedenheit so richtig zu beschnuppern und kennenzulernen. Was jetzt quasi für uns akut ist als AGÖA, wäre natürlich einmal diese Vorbereitung dann des Punktes Pressekonferenz. Da ist aber jetzt schon vorgesehen, sehe ich hier in Zeile 130 quasi dieser Punkt. Denn dann würde ich erstmal noch bleiben bei den Änderungen, die auf der Webseite notwendig sind. Ich würde gerne die Leute, die gewählt wurden, auch alle 32, vielleicht, das können wir jetzt gleich mal überlegen, auf der Webseite drauf haben, zumindest natürlich die Liste, und dann vielleicht die Top 10 auch tatsächlich mit Bild und einem kurzen Profil. Das war ja auch schon geplant mit euch in Anführungsstrichen Vorständen und ist jetzt ein halbes Jahr nicht passiert, weil einige Umstellungen an der Seite notwendig waren. Und das, was da damals drin war für die Listenkandidaten im Wahlkampf beziehungsweise danach für Nordrhein-Westfalen, das war ein hart reingecodetes Stück, was jetzt quasi in der neuen Version so nicht übernommen wurde. Und ich denke, wir sollten uns da quasi eine neue Möglichkeit kurzfristig zu überlegen, die Leute reinzunehmen. So eine Liste, denke ich, ist auf einer Seite kein großes Problem. Die Einbindung mit Fotos von den Einzelnen und einem kurzen Profil oder Steckbrief sollte aber vielleicht kurzfristig besprochen werden mit ein paar Leuten, die das im WordPress mit umsetzen können. Ich sehe, es sind auch einige da, wie der Infosocke, der, wo ich weiß, Zugriff zumindest hat auf die technische Seite. Ich weiß nicht, inwieweit der Alex das auch hat. Ja, habe ich. Dass man gegebenenfalls, ich glaube nicht, um das Menü zu ändern, müsste man brauchen die Admins Schreibrechte quasi auf die WordPress-Files, auf die PHP-Files, die man ändern kann in dem, in diesem Unterbereich Edit oder so. Ich weiß nicht, wie der genau heißt. Da würde ich aber vorschlagen, das ist jetzt eine zu große Gruppe, um da ins Detail zu gehen. Ich würde halt mal rumfragen, hat da jemand noch Ideen, die man möglichst kurzfristig umsetzen sollte, wie man das machen kann? Und dann würde ich sehen, dass man da was anberaumt, kurzfristig mit anderen, um da rein über die Webseite zu sprechen. Also, wie gesagt, es steht ja schon drin, jetzt 123, vielleicht die 32 Kandidaten als Liste, die ersten 10 mit Bild und Profil. Gibt es da einen Zeitvorschlag? Wer könnte denn da mit dabei sein? Ist das eine Sache, die wir mal zusammen machen können, Alex? Also ich werde sowieso die ganzen Kandidaten jetzt nochmal anschreiben und mit denen Kontakt aufnehmen. Ich werde denen gleichzeitig zu den ganzen Formalfragen, die ich die bitte mir zu schicken, nochmal bitten, in 100 Worten ein Kurzprofil zu geben. Vielleicht irgendwie, was weiß ich, 80 Worte zur Persönlichkeit, 20 Worte zu den persönlichen politischen Zielen. Das kann man, glaube ich, dann ganz gut unterbringen. Okay. Sollen wir da direkt was ausmachen, dass wir hier dazu einen Mumble machen innerhalb der nächsten 2-3 Tage? Machen. Ja, also morgen ist Vorstandssitzung, entweder treffen wir uns davor. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Fände ich gut. Okay, dann 19 Uhr, 19:30 Uhr. 19 Uhr wäre mir sehr lieb. Dann okay. Hat man ein bisschen Zeit. Ich werde 2-3 Leuten noch Bescheid sagen, die jetzt heute hier nicht sind. Vielleicht hat der Paki morgen Zeit. Der hat auch schon einiges an der Seite gemacht. Der kennt sie auch. Alles klar, dann machen wir morgen 30. 19 Uhr. Hier im Kanal ruhig, ne? Ja, genau. So, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Gut, nächster Punkt, das hattest du eben ganz kurz angesprochen schon, Alex, Technik, Liste und Pad. Da hatte ich hier so reingeschrieben, das sind Sachen, die ja angelegt werden, gegebenenfalls für die Listenkandidaten, dass die sich untereinander koordinieren können, gegebenenfalls halt auch sich mit uns koordinieren können. Müssen wir da jetzt hier irgendwas reinschreiben? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö, also der Thomas Weiß hat ja da schon zumindest ein Pad aufgemacht. Da bekommt ihr dann auch Zugriff. Ansonsten eine Mailingliste werden wir noch einrichten, Request-Tracker werden wir noch einrichten. Und dann überlege ich noch, wie weit man den Request-Tracker vielleicht sogar nutzen kann, um dann halt auch die Wahlprüfsteine, die dann irgendwann kommen werden, vernünftig zu verwalten. Aber vielleicht nehmen wir da auch was ganz anderes. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, was wir da benutzen. Mal schauen. Okay, ich würde bitten euch, weil ich sehe, der Thomas ist oben da und du bist ja auch gerade da, gegebenenfalls mich dann direkt mit draufzunehmen. Du hast gerade die Einladung fürs Pad bekommen. Cool, vielen Dank. Twitter-DM-Nachricht. Danke. Ja, und wenn sonst bei uns hier, sage ich mal, Sachen auftauchen, dann werde ich in Anführungsstrichen euch, beziehungsweise das Team dann natürlich auch so rum informieren. Es wäre natürlich auch schön, wenn dann in den nächsten Wochen immer der eine oder andere von euch hier mit drin ist. Vielleicht man da auch einen festen Ansprechpartner zu macht, also quasi so eine Art Pressebeauftragten innerhalb des Top-Teams. Die Frage ist ja auch, ob das unbedingt diese 10 sein müssen, ob das eher mehr oder weniger sind. Wahrscheinlich macht 10 grob Sinn. Ich weiß nicht, ob alle die... Nimm 12, dann hast du das dreckige Dutzend. Ja, genau. Also die Frage ist halt, wie groß sind die Chancen? Im Moment werden die Leute wahrscheinlich lachen, wenn wir überhaupt von den Leuten reden. Also ich sag mal, von außen zumindest. Aber wir wissen auch, dass sich so Sachen ändern können und auch relativ schnell ändern können in den Umfragen. Das war jetzt bezogen auf was genau? Da habe ich jetzt gerade den Faden verloren. Das, ob man jemanden aus den Top 10 oder Top X bittet, quasi als fester Ansprechpartner zu fungieren für die ÖA, der so eine Art Pressekoordinator innerhalb eures Teams ist. Oder ob das eine Sache ist, dass ich quasi in euer Team in Anführungsstrichen rein das mache und als ÖA und Pressesprecher da bei euch möglichst viel mit drin bin und dadurch so eine Art Mitkoordinatorenrolle habe. Ich hatte halt, das Wichtigste ist halt, dass möglichst der ein oder andere von euch halt immer an diesem Dienstagabend 21 Uhr, das würde ich auch beibehalten wollen, die Zeit, die finde ich ganz gut, dann mit hier reinkommt, um einfach ein bisschen informiert auch mit zu sein, was gerade läuft. Ja, wobei auf der Mailingliste sind wir doch zu mehreren Kandidaten, auch wenn wir eher hinten sind. Also das gilt ja auch noch für dich und für Paki und für mich. Auch so gesehen, klar, die gibt's ja auch noch. Ich greife einmal an der Stelle in die Diskussion ein. Wir haben das heute Morgen schon mal in Düsseldorf besprochen. Natürlich gibt es auf der Liste noch viel mehr Kandidaten, die zur ÖA gehören. Du auch, das ist mir klar. Wir haben aus dem Landtagswahlkampf im Wahlkampfbüro die Erfahrung gemacht, dass speziell die oberen Kandidaten einen ganz anderen Kontakt zur Presse haben werden. Das hat sich bei der Landtagswahl vor allen Dingen zwischen Lukas und Joachim statt abgearbeitet und dann noch zeitweise mit Grumpy. Das wird sich so ähnlich konzentrieren da oben und deswegen macht da so eine engere Koordination im obersten Bereich nochmal Sinn. Dass ihr alle anderen dabei seid, ist richtig. Soll auch gar keiner benachteiligt werden und alle möglichst gleichmäßig da einbezogen werden. Also Klassenunterschiede soll es da nicht geben. Aber im oberen Bereich wird es eine forcierte Menge an Anfragen geben. Da können wir von ausgehen. Darauf bezog ich das auch nicht. Ich bezog das darauf, dass wegen der Koordination, Verbindung zwischen ÖA und Kandidaten. Ich denke, das meiste wird ja eh über die Mailingliste gehen und da sind wir dann ja sowieso drauf. Da hast du natürlich recht. Ist denn, wo ihr gerade vom Wahlkampf NRW gesprochen habt, geplant, das G2A nochmal in irgendeiner Form aufleben zu lassen und vielleicht unter anderem Namen und anderem Standort? Ja. Also wir suchen gerade, Uwe hat da auch schon was gefunden, Ralf hat sich da heute auch schon drüber erkundigt in Düsseldorf. Müssen wir gucken, ob das funktioniert und wenn das klappen würde, hätten wir einen coolen Standort. Na, da wäre ich auf jeden Fall wieder dabei. Super, also ich glaube, das ist auch eine Sache, wenn es wirklich da in diese Zeit wieder reingeht, es wird sicher ein bisschen früher schon sein als beim letzten Mal, dann kann ich auch nur darauf hoffen, dass sich eine ähnliche Konstellation ergibt, wo viele, viele Leute tagtäglich auch mithelfen können. Ist ja Sommer, vielleicht hat der eine oder andere da frei. Aber ich glaube, das sind auch Sachen, die werden sich in den nächsten Wochen hier Schritt für Schritt ergeben. Auch die Zusammenarbeit dann ja mit diesem Koordinatorenteam und mit dem Vorstand. Aber jetzt als aktuelle Aufgabe für hier sehe ich tatsächlich dann hauptsächlich die Änderungen auf der Webseite und da sprechen wir dann morgen nochmal. Vielleicht kriegen wir das dann kurzfristig diese Woche schon hin. Gibt es zu diesem Themenkomplex, bevor wir zu dieser Pressekonferenz gehen, noch Anmerkungen oder noch zusätzliche Ideen? Dann würde ich sagen, wir gehen zu Zeile 139, Pressekonferenz zur Landesliste. Da schwebte im Raum halt dieser Vorschlag Mittwoch direkt nach Karneval. Ich habe jetzt mit dem Ingo nicht gesprochen mehr. Ich war recht lange noch im Landtag, habe ihn aber da dann nicht mehr gesehen, hatte dann hier auch noch zwei, drei andere Sachen bei mir und würde ihn einfach morgen mal anrufen, inwieweit er das als vernünftigen Termin auch sieht. Ich würde gegebenenfalls, weil wenn sich die Leute treffen sollten am 9.10., ich gegebenenfalls einen Teil der Zeit oder dann wo auch immer das ist, dann dabei wäre, wäre ja ab dem Montag theoretisch möglich, das zu kommunizieren. Montag ist aber noch Karnevalsmontag. Vielleicht kann man es sogar schon Dienstagnachmittag machen. Da wäre man sicherlich vor allen anderen dran, weil Aschermittwoch ist natürlich auch ein politischer Tag. dann sind die Leute vielleicht auch alle schon wieder in Anführungsstrichen belegt und bei den anderen Parteien unterwegs. Da würde ich aber morgen mal mit Ingo zu sprechen. Rein was das Organisatorische angeht, da ist ja die Frage, werden wir die Möglichkeit bekommen, das tatsächlich in der Landespressekonferenz vorzustellen? Oder würden wir irgendwo eine andere Situation nutzen? Ich glaube, das wird sich aber auch eher aus dem Gespräch morgen ergeben. Und davon hängt so viel ab, von was wir quasi vorher machen müssen, wie wir Einladungen schreiben, ob wir dazu Material etc. brauchen. Pressemappe haben wir ja jetzt gehabt zur AV Pampa. Ob man da gegebenenfalls nochmal was direkt macht, ein Special mit den Kandidaten oder so, das müsste man eigentlich dann auch jetzt in der Zwischenzeit in Anführungsstrichen besprechen. Ich glaube, das können wir jetzt hier gar nicht planen. Oder hat da jemand konkrete Ideen beziehungsweise schon eine fixe Vorstellung, wie sowas was und was wir da bräuchten? Ich habe kurz eine Frage. Meinst du die Landespressekonferenz LPK von der Fraktion aus? Oder eine eigene? Na, ich meinte eine Pressekonferenz zu machen, aber die Landespressekonferenz ist ja ein Verein, ne, in Düsseldorf, dem die ganzen Medienvertreter angeschlossen sind. Und da ist ja die Frage, ob man das mit denen in Anführungsstrichen machen kann. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit inwieweit da die Fraktion, das ist ja ein anderer Weg. Die Fraktion nutzt es ja in einem anderen Zusammenhang. Also wir müssen mal reingucken. Also wie gesagt, ich muss einmal Ingo fragen, wie das aussieht und wie wir da in Anführungsstrichen auch uns dann dran wenden würden. Ja, also ich hatte gestern das Gespräch mit Ingo dazu. Also er würde bei der Landespressekonferenz den Vorschlag machen, dass die Piratenpartei Landesverband Nordrhein-Westfalen ihre Kandidaten vorstellt und vielleicht noch irgendein Zickerchen. Also wenn wir aus diesem Treffen am 9.10. dann rauskommen, dann wird es ja da auch irgendwelche Ergebnisse, was auch immer, großes Umarmen, was auch immer, toller Spirit, den wir transportieren wollen, Themen, die wir nach vorne tragen wollen, all solche Sachen wird es ja dann geben. Und daraus muss man sich dann eigentlich an diesem Tag Gedanken machen, wie man das Ganze nach vorne bringt und vorstellt. Der Themenvorschlag muss bis zum Mittwoch der Vorwoche kommen. Und den wird Ingo dann auch wohl an die Landespressekonferenz herantragen. Meine Idee wäre, dass wir vielleicht bis dahin es schaffen, also bis zu dem Termin bei der Landespressekonferenz, vielleicht auch Druckmaterial zu haben, wo wir vielleicht die Kandidaten auch nochmal kurz, ähnlich dem Flyer, den die 20 Piraten im Landtag hatten, und ich weiß nicht, wer die auf der diesen Flyer gesehen hat, schon auf der Aufstellungsversammlung, vielleicht sowas auch bereithalten, um halt auch die Leute ein bisschen präsenter zu machen und die Namen ein bisschen präsenter zu machen, damit die Presse auch ein bisschen weiß, okay, hier sind schon Leute, die man auch ansprechen kann für bestimmte Themen, und vielleicht fällt es uns dann auch leichter, demnächst Kampagnen zu fahren und dann auch mit diesen Leuten diese Kampagnen nach vorne zu treiben. Genau, also die müssten uns, wenn, dann ja eh selber einladen, genauso ist es, da fehlt mir eben ein bisschen die Worte. Und ich werde halt morgen mit Ingo sprechen und dann hätten wir ja quasi bis nächste Woche Dienstag Zeit, uns da Sachen zu überlegen, die dann spätestens an dem Mittwoch morgen nächster Woche quasi da eingereicht oder was auch vorgeschlagen werden. Vielleicht ist es aber dann auch schon vorher. Insofern glaube ich, können wir da nicht viel tiefer jetzt reingehen. Gibt es da noch Ideen oder noch andere Beiträge zu? Kleine Anmerkung, ich würde nur sagen, normalerweise herrscht, ist natürlich Trennung Fraktion und Partei, aber eine Landespressekonferenz gehört ja nicht zum Land. Nee, genau, weil die Landespressekonferenz, deswegen war die Frage eben vom Schreibreform, ja, die Landespressekonferenz ist ja ein Verein, das ist einfach ein Verein, genau wie die Bundespressekonferenz in Berlin, das ist so ein nettes Haus da an der Spree, zwar in direktem Umfeld, aber das ist ja im Prinzip ein privater Verein, der zum Beispiel auch diesen Bundespresseball dort in Berlin organisiert, und die laden einfach dann Leute ein zu bestimmten Themen und stellen dann Sachen vor, und zum Großteil sind das auch Sachen, die dann natürlich mit der Politik dort direkt aus dem Umfeld zu tun haben, aber es wäre ja schön, wenn uns das auch gegönnt wäre, das zu machen. Ich hätte noch mal zwei Terminanmerkungen, wenn ich darf. Und zwar redet ihr immer vom 9. und 10. Ich möchte nur den Hinweis geben, dass viele von euch am 9. nicht können, weil es da bereits einen anderen Termin gibt. Und nämlich SG-Gestaltung. Genau, das ist richtig. Oder auch das Treffen in Soest zwischen Technik, ÖA und Events und Landesvorstand. Das habe ich gesehen jetzt, ja. Das ist tatsächlich an dem Wochenende drin und ich glaube, ich hatte selber da im Doodle geklickt, dass ich nicht kann. Ich muss es selber nochmal gucken. Ja, ich wollte nur darauf hinweisen und zu eurem Aschermittwoch, vergesst nicht, dass es auch bundesweit die Initiative PAM 13 gibt, die ja auch beworben wird. Also ich weiß nicht, ob es gut ist, das beides dann am gleichen Tag zu machen. Das war's schon. Jo, trotzdem vielen Dank, genau. Denn aber da muss ich halt mit Ingo mal drüber sprechen, deswegen war meine Überlegung vielleicht tatsächlich, das schon Dienstagnachmittag zu machen oder zu erfragen, weil man sonst in diese gesamtpolitische Aschermittwoch-Sache reinkommt. Ja, und mit den anderen Terminen, ich glaube, da wird man nicht drum herum kommen, denn die Leute sollten nicht warten, die Kandidaten sollten nicht warten. Und wer da dann doppelt betroffen ist, da weiß ich es auch nicht. Also ich glaube, von den Kandidaten hatte aber fast keiner, also zumindest von den Top 10 hatten die fast, also ich glaube, da war nicht einer dabei, der tatsächlich das Wochenende schon geblockt hatte. Insofern sah das bei denen allen ganz gut aus. Okay. Ja, dann würde ich zu dem nächsten Thema kommen, offene Aufgaben. Und da hat jetzt jemand oben reingeschrieben, gerade den Fra-Piraten. Ich tippe mal darauf, dass es der Radwert war. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, denn ich habe die Sache relativ nur am Rande verfolgt, weiß es, dass es mal kurz auch ein kritisches Thema war, wo nicht drüber spekuliert oder geredet werden wollte und sollte. Magst du ein paar Worte dazu sagen? Ja, ich konnte leider nicht verfolgen, wie die Aktion heute gelaufen ist, aber der Martin Zierat und ich, wir hatten gestern ja diese spontane Idee mit der Schweigeminute und das dann eingestiehlt und die Bista 100 hat das auch weiter verfolgt mit uns, hier die Bianca von dem Poster, die ihr ja alle kennt, und es ist eigentlich ziemlich oft retweetet worden. Ich hatte da noch ein paar besinnliche Worte auf meinem Blog veröffentlicht dazu. Und ich saß heute dann leider im Zug nach Düsseldorf zu dem bewussten Treffen, während das über die Bühne ging. Ich weiß also gar nicht, wie es gelaufen ist. Aber ich denke, wenn es gelaufen ist, dann könnte man dazu auch mal so eine kurze PM so als Kondolenznote vielleicht rausbringen. Also ich war da, es waren 12, etwa 60 Leute im dicken Engel da. War eine Schweigeminute und dann hat der Vorsitzende von MacPom, der Navy, der Micha, hatte was noch ein paar Worte gefunden und auch ja einige andere. Und dann hat sich die Sache dann aber auch verstreut. Allerdings ist ja dann diese Idee aufgekommen mit der Stiftung für Leute, die zum Bundesparteitag wollen, aber nicht können. Und da ist dann auch ja die Pledge aufgemacht worden, die ist, glaube ich, auch im Protokoll schon irgendwo verlinkt gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe. Zur Fraktion, ja. Fraktion und Twitter kann ich hier sagen, die Fraktion stand und schwieg. Und ich habe mit den 690 Leuten, glaube ich, denen ich folge auf Twitter, 90 Sekunden einen Tweet bekommen. Das war kein Pirat. Okay. Eine zusätzliche PM dazu würde ich von unserer NRW-Seite her eigentlich, glaube ich, nicht machen. Ich weiß nicht, inwieweit da der Bund, in Anführungsstrichen Bundesvorstand etc. mit eingebunden waren. Und meines Wissens kam der aus Mecklenburg-Vorpommern, das ist richtig, ne? Also der Johannes war mit bei dem Schweigeminute, hat vorher ein paar Worte gesagt. Okay, siehst du, und wenn das was wäre, dann würden die das, glaube ich, machen. Ich würde das von hier aus nicht machen wollen, ehrlicherweise. Ja, dann stimmt sich das doch da mal an einfach, ne? Sag ich irgendwie dem Leuten Bescheid da, es gibt Presse. Genau. Ich würde noch was anderes vorschlagen. Ich finde, das ist ein typisches Beispiel dafür, wie piratiger Spirit funktioniert. Und dazu einfach einen kleinen Blogbeitrag auch bei uns auf den Blog setzen. Weil ja auch einige NRWler daran beteiligt waren. Ja, die Frage ist nur dann die, da müsste man natürlich ein bisschen ausholen, denn viele kennen da ja die Gesamtgeschichte gar nicht und ich muss sagen, ich ehrlicherweise auch nicht. Das geht dann zurück, müsste dann ja zurückgehen bis irgendwie in den Herbst mindestens letzten Jahres oder noch weiter davor hinaus. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich auf der NRW-Landesseite Sinn macht oder ob das eher dann eine Sache ist, die wir tatsächlich eher auf in Anführungsstrichen privaten Blogs etc. dann drauf haben. Ja, aber überzeugt mich vom Besseren. Also Nein, ganz ehrlich, wir können uns nicht hier hinsetzen in der AG Öffentlichkeitsarbeit über die Vermarktung eines Todes auf einer offiziellen Website reden. Das geht nicht. Genau, also das, wenn, weißt du, wir haben als NRW auch dazu wenig mit zu tun, muss ich sagen. Das Ganze war natürlich auch ein Bundesthema. Ich weiß, er ist ja ein Spender gewesen, der Piratenpartei etc. Aber das alles in einen Kontext zu setzen, mit der extrem komplexen und komplizierten Situation, würde ich sehr, sehr ungern machen. Und das Argument gerade vom Schreibreform hat es auch nochmal voll auf den Punkt gebracht. Ja, das darf auf keinen Fall irgendwie in dieser Richtung rüberkommen. Das ist völlig klar. Das müsste wirklich, wenn überhaupt, dann ganz seriös und super gedämpft und ne? Da würde ich dann eher es ganz anders vorschlagen oder machen. Aber das ist eigentlich auch eine Sache dann der Leute, die dafür im Bundesvorstand verantwortlich sind, weil wir ja quasi wirklich als NRW, als Nordrhein-Westfalen in dem Sinne keinen eigenen Kontakt irgendwohin haben. Das wäre dann tatsächlich eine andere Sache an einer anderen Stelle, da als Landesverband einfach zu kondolieren im Rahmen eines in Anführungsstrichen Kondolenzschreibens oder sowas, aber das ist auch nicht hier der richtige Ort dafür. Ja, müssen wir nur die SG halt, ne? Dann sollen die doch was draus machen. Deswegen dann ist halt schade, aber stimmt. War ja auch eine bundesweite Sache, ne? Ist ja, genau. Okay. 157 Gesundheitskongress. Der ist jetzt am Wochenende, am 2. und 3. Da sind einige Leute, die hier im Raum sind, da. Jetzt sehe ich gerade, ein paar sind auch schon eben wieder rausgesprungen. Ich bin da, ich bin quasi am Freitag da, Samstag bis um circa 6 Uhr und am Sonntag auch wieder. Es wäre schön, wenn vielleicht noch jemand da ist. Wer war denn noch da aus der ÖA? Ich glaube, wir hatten es beim letzten oder vorletzten Mal schon mal abgefragt. Jetzt jemand aus dem Raum hier, der noch da ist? Ja, ich bin auch da. Siehst du, ich war im falschen Raum, deswegen dachte ich, du wärst rausgesprungen. Bist du ja gar nicht. Ich glaube, der Bernd wollte auch da sein, oder? Und podcasten. Okay. Ja, der Ebi fragt ja auch, glaube ich, an, ne? Du wärst dann als Krähennest ja da vielleicht, richtig? Ja, kann parallel dazu auch gerne ein bisschen unterstützen, wenn es in der ÖA was zu tun. Genau, ich glaube ja, dass es eher ruhig wird, wie gesagt. Ich werde vielleicht auch tatsächlich nochmal durchtelefonieren oder jetzt im Rahmen von Telefonaten in den nächsten Tagen, die ich gegebenenfalls mit Leuten führen werde, um mich einfach kurz vielleicht vorzustellen oder sowas darauf nochmal hinweisen. Vielleicht kommt auch deswegen dann noch jemand. Wir hatten eben eine Anmeldung für Sonntag für das Thema Gesundheitskarte. Da kommt jemand von Heise. Sonst glaube ich, ist da soweit alles geklärt. Ich mache halt ein paar Badges für Orga-Leute. Eine riesen Liste für wann wir wie wo da sind, brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich sehe, der Unterstrich ist da. Sind noch Bändchen übrig, weißt du das? Und von den Höhlen welche? Kann ich dir leider nicht sagen. Habe ich nicht mitbekommen. Müssten aber eigentlich. Okay, denn hattest du die Bändchen dann letztendlich doch besorgt, diese orangenen, weil die sahen wieder so aus wie die wir vorher schon mal hatten? Nein, ich weiß nicht, da müsstest du Mainman fragen, tut mir leid. Ich konnte das in der Kürze dieser Zeit so nicht mehr geschafft. Okay, dann weiß jemand hier aus dem Raum, wer die orangenen Lanyards besorgt hatte? Jo, das war der Andreas, der Mainman, und die hat über den P-Shop besorgt. Ah, über den Shop. Wir haben aber in NRW halt die auch in diversen Lagern liegen, ich weiß nicht in welchem. Ah, also es gibt noch welche, weil ich, wenn irgendjemand weiß, wo wir in NRW noch welche haben, ich würde mich freuen. Ich habe zwar noch ein paar von den Höhlen, dass wir vielleicht irgendwie da bis Freitag bzw. Samstagvormittag da in Essen auch nochmal so 50 von diesen Bändchen und Höhlen hätten. 50? Ui. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht auch weniger. Keine Ahnung. Also es ist ja nur für die Orga. Die Leute können die auch wieder mit abgeben. Also eigentlich ist das eher immer gedacht, dass die Leute die hinterher nicht unbedingt mit nach Hause nehmen. Ich habe aber so viele nicht mehr. Ich habe noch ein paar ganz einfache, so 10 ganz einfache schwarze noch und so 10 Hüllen. Aber mehr habe ich nicht mehr hier. Twitter ist doch, dann retweeten wir das alle und dann wird sich was finden. Okay, vielleicht frage ich da selber auch nochmal irgendwo nach und sonst machen wir das einfach dann morgen übermorgen, kläre ich selber. Okay, den X-Rad-Tobi können wir auch noch eintragen, der ist auch da. Und die Nanunana. Perfekt. Gut, gibt es da noch Fragen zum Gesundheitskongress? Ja, nur kurz. Du hattest gesagt, dass du am Freitag schon da bist. Was ist denn am Freitag schon? So ein bisschen Orga-Treffen abends. Einer kommt ja von weiter her, der übernachtet dann auch dort in Essen. Und für mich war es immer ganz gut. Ich war ja da bei dem Bundestagswahlcamp, Euvicon etc. Ist es einfach nett, dann abends schon mal da die Leute kennenzulernen, ein bisschen zu gucken. Ich glaube, wir hatten da schon den einen oder anderen Rechner mal aufgebaut, freitagsabends oder so, für den nächsten Tag einfach. Ich glaube, so ab 19 Uhr oder so macht das Sinn. Und es gab auch, zumindest bei diesen größeren Veranstaltungen, zweimal die Situation, dass dann auch schon von der Presse ein, zwei Leute am Freitagabend da waren und so eine kleine Vorberichterstattung gemacht haben. Aber jetzt ist es nicht so groß und ich kann mir das eigentlich schwer vorstellen jetzt für dieses spezielle Thema. Das war damals, glaube ich, eher zu diesem Bundestagswahlkampf, wo aus ganz Deutschland Leute da waren. Aber sonst war es halt auch immer einfach nett, dann die Leute schon mal kennenzulernen, zu wissen, mit wem man das am nächsten Tag zu tun hat. Und natürlich gerne, es ist ja eh offen dort, ne, das Unperfekthaus. Wer da noch vorbeikommen will, sich damit Sachen anschauen will, ich denke mal, da kann man sich immer irgendwo vielleicht mit reinsetzen oder sonst auch nochmal zu Besuch kommen, Hallo sagen, wer eh in Essen ist oder so. Gut. Wir sind dann im Raum 404 am Freitag. Okay, Freitag, Raum 404. Und so 19 Uhr ist wahrscheinlich okay, ne? Ja, von 18 bis 20 Uhr werden wir da schon vor Ort sein. 404 ist aber ein Raum, den man manchmal nicht findet, ne? Genau. Ruf mich an, ich lutz dich hoch. Ich hol dich unten ab. Zumindest im Web. Und nimm die Füße echt vom Schlauch, Tobi. Uwe, ganz kurze Frage noch. Weißt du, wegen Übernachtung von Samstag auf Sonntag, gibt es da Möglichkeiten? Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass viele der Organisatoren dort direkt im Unperfekthaus übernachten, weil die auch da diese Möglichkeit halt haben, da so eine ganze kleine, weiß ich nicht, also so mehrere zusammenhängende Räume wohl zu mieten. Ich denke mal, da ist nichts mehr frei, ne? Nee, da sind wir jetzt voll. Ich suche aber gerade eine Seite. Kleinen Moment. Jo, Tobi. Und ich hab's nicht so weit. Ich fahre eigentlich nach Hause. Es sei denn, da bietet sich dann ganz kurzfristig die Möglichkeit, aber eigentlich fahre ich nach Hause. Also das. Also wir wissen, dass wir noch ein größeres Kontingent an Zimmern haben im Kolping Berufsbildungswerk Essen. Das ist ungefähr, ja, also die Jugendherbergen liegen so alle 6 bis 8 Kilometer entfernt vom UPH. Und dieses ist 6,8 Kilometer entfernt, von daher Einzelzimmer 24 und Gemeinschaftszimmer 20 Euro. Und das sagtest du, ist was 0,8 Kilometer entfernt oder 6? 6,8. Oh, okay, das ist ja ein ganzes Stück dann auch. Ja, aber die liegen alle so entfernt. Ansonsten gibt es noch Hotel um das UPH drumherum. Ja, also für diejenigen, die hinfahren, die Jugendherberge würde ich nicht wählen. Also Kolpinghaus ja, die Jugendherberge liegt aber geografisch gesehen in Essen am Arsch der Welt und genau. Ist ÖPNV-technisch auch wirklich schwierig. Die anderen Häuser liegen nahverkehrstechnisch alle besser. Genau. Also ein Hotel ist dieses Motel One, glaube ich, direkt an so einem Platz, da ist man innerhalb von 3 Minuten zu Fuß irgendwie da. Ja, oder 5. Ist sehr nah dran. Ja, und das BHZ ist eigentlich auch ganz okay, oder wie heißt das, dieses Berufsbildungsförderungswerk Dingsbums? Das sagt mir jetzt wieder nichts. Das ist im Norden, da läuft man eine Viertelstunde zu Fuß hin. Ach, das an Institut der Deutschen Bauwirtschaft. Ja, das ist ein Stückchen länger, ja. Okay, gut. Aber ich denke, das reicht eben dir, oder? So zur Info? Ja. Alles klar. Dann zum TDPA. Ich glaube, dass ich habe es nur kopiert nochmal aus der letzten Woche. Da hatten wir geschrieben, wir bräuchten eine PM gegebenenfalls, die wir dann nächste Woche finalisieren und am 6. rausschicken. Ich glaube, darum kümmern wollte sich jemand aus dem Orga-Team. Da war, glaube ich, der Paki mit dabei. Der ist jetzt heute nicht da, der ist die ganze Woche ja unterwegs. Ich habe es gemacht. Es geht um Folgendes. Und zwar hatten wir im Orga-Team besprochen, wie wir das machen und ob wir eine oder ob wir zwei Pressemitteilungen machen. Ich habe mit Achim Rücksprache gehalten und mit Ingo. Und die beiden Optionen waren halt, entweder man macht eine Vorankündigungs-PM, um auf den Termin aufmerksam zu machen, und dann eine danach. Oder man sagt einfach nur Bescheid und gibt irgendwas Kleines raus, dass man die Journalisten vor Ort hat. Die Frage war halt die Zielsetzung, ob man die Journalisten vor Ort haben möchte, einfach um da Berichte zu generieren oder ob man einfach nur auf den Termin aufmerksam machen möchte. Und da ist halt die Frage, in welche Richtung man genau gehen will. Also das müssten wir dann hier entscheiden jetzt eigentlich, was wir da machen wollen. Also Achim war der Meinung, dass eigentlich eine Folie reicht, dass das langt und dass man dann was schreibt, wenn was bei rauskommt, beziehungsweise wenn man halt guckt, was man für Nachrichtenwert damit erreichen will. Genau, stimme ich auch zu. Also wenn wir abschätzen können, okay, das wird voll, da kommen Leute hin und wir haben vor allen Dingen auch schon ein bisschen die Slots belegt, dann würde ich eine vorher sagen und dann hinterher werden wir wissen, was ist dabei rausgekommen. Ja, sehe ich auch für richtig an, weil ich habe manchmal bei den Arbeitskreisen umgehört, die haben noch nicht so wahnsinnig fertig, dass man jetzt der Presse direkt einen prima Vorschlag, der total konsensfähig ist, präsentieren kann, der auch leicht verständlich ist, worauf wir dann auch wieder irgendwas aufbauen können. Und insofern glaube ich, ist es nicht so sinnvoll, wenn wir die Presse jetzt im großen Stil dann noch vor Ort haben. Genau, vielleicht gibt's ja auch einen Slot, ich sag mal, oder ein bisschen mehr jetzt mit den in Anführungsstrichen Kandidaten, auch mit den Kandidaten, die ihre Themen dort vielleicht auch weiterbringen, wobei es natürlich so eine Sache ist, hier ist ja eigentlich TDPA ist eine Landessache, das andere sind ja die Bundeskandidaten. Ich denke mal, wir machen da schon vorher eine Einladungs-PM, müssen dann aber einfach nächste Woche Dienstag gucken, ist es soweit voll, ist klar, wie viele Leute ungefähr kommen und sind ein paar Slots so belegt, dass wir Themen haben. Da hätte ich noch eine Anmerkung und eine Bitte zu. Gerne. Wenn ihr mal auf den zweiten Link klickt mit dem Programm, da gibt es einen Slot, der ist angemeldet, Agenda-Setting, AGÖA und Fraktion. Das war eine Info, die der Paki mal irgendwann von irgendwem bekommen hat. Da ist aber noch kein Hutmensch eingetragen, noch sonst irgendetwas. Wird dieser Slot benötigt? Ich kann es nicht entscheiden und sagen. Von uns weiß ich jetzt nicht, ob es jemand machen will. Vielleicht ist bis dahin dann schon klar, wie die Zusammenarbeit beziehungsweise auch wie und wer da quasi so die Themen mit koordiniert, vielleicht auch im Rahmen der gesamten Wahlkampfkoordination. Ich würde es mal einfach so drin stehen lassen bis nächste Woche. Naja, noch eine weitere Sache. Ich habe auf der Seite in dem Wiki vom TDPA gelesen, dass 2011 Moni den ersten TDPA organisiert hätte. Das ist nicht ganz richtig. Also 2009 wurde das schon in Wuppertal auch unter dem Namen Tag der politischen Arbeit ins Leben gerufen. Und da wurde im Grunde genommen die Themenvorbereitung für die Landtagswahl 2010 gemacht. Also wenn ihr eine PM das schreibt, dann solltet ihr vielleicht da auch diese Sachen berücksichtigen. Okay, ja. Dann habe ich ältere Sachen nicht im Wiki gefunden. Ganz kurz, weil es mir die Höflichkeit gebietet, euch eine gute Nacht wünschen zu mögen, wollen, täten, würde, hätte. Tschüss. Tschüss. Okay, jetzt müsste ich mache mal eben eine Minute Pause, wenn ihr was anderes zwischendrin habt. Sonst würde ich bitten darum, mal eben eine Minute zu unterbrechen. Fährt denn jemand von euch zum piratischen Aschermittwoch nach Bayern runter? Ich habe kein Visum gekriegt. Also ich weiß, dass zumindest als NRW-Pirat in die Elda ist und auch redet. Echt, die redet? Auch freut, aber ansonsten kenne ich niemanden. Wer redet? Die L, unsere Referentin. L wird dort auch eine Rede halten. Forschungstorte, genau, ich habe den Nick gerade. Ich bin wieder da. Hier gab es irgendwie ein paar Stromausfälle heute und ich dachte, ich erfahre hier gerade was Neues drüber, aber das war nicht so. Ups, jetzt glaube ich, habe ich hier zugemacht. Moment. Wo sind wir gewesen? In Zeile 170 ungefähr. Also da gibt es noch zusätzliche Sachen zu dem CDPA. Was heute zu besprechen ist, dann eher nicht, oder? Also ich denke mal, nächste Woche reicht das dann zu entscheiden, ist genug da, um die dann rauszuschicken, einen Tag oder zwei später. Zeile 172, Arbeitspapier, Arbeitskonzept, Echobot. Ich habe mit dem Engelbert telefoniert, der ist heute nicht dabei, hat aber was vorbereitet, was er meines Wissens jetzt dann morgen in der Vorstandssitzung vorstellen wird. Und ich habe einen Zugang. Ja? Achso, da ist nur irgendwas. weiß ich nicht, dachte jemand hätte was gesagt. Und ich habe da jetzt auch einen Zugang zu bekommen, sodass ich mir vielleicht bis morgen selber auch mal anschaue und dann gegebenenfalls morgen auch in der Vorstandssitzung dabei bin und dann auch noch was zu sagen kann. Dann ist hier drin noch ein How-to-PM-Schreiben. Weiß ich nicht, es ist, glaube ich, aus dem Nick aus der letzten Woche mit rübergerutscht. Ja, ich habe die kopiert und habe da alles drin gelassen, weil es da alles unfertig aus. Ja, da ist die Frage, worum ging es da? Durchsprechen, ergänzen, abnicken und damit es versendet werden kann. Versendet? An wen wollten wir das versenden? Weiß es noch jemand? Vielleicht war ich da gerade nicht im Channel oder zumindest nicht so aufmerksam. An die ganzen Presseteams von NRW. Okay. Hat da nochmal jemand drüber geguckt? Weil ich weiß ja, dass unten, achso, da ist Chrissy nämlich drin, genau. Du hattest doch auch damals so eine, ist Chrissy noch hier im Raum eigentlich? Ja, da unten. Genau. Du hattest doch da auch eine Veranstaltung mal zu gemacht, glaube ich, in Düren oder sowas, ne? Ja, ich habe in mehreren Städten immer mal so einen Vortrag gehalten. Den habe ich damals mit dem Lukas zusammengeschrieben und der war gegliedert in einmal Pressemitteilungen schreiben, das hat dann halt vor allem der Lukas gemacht, und eben, was ist eine Pressemitteilung, wie funktioniert eine Redaktion und vor allem halt, wie kann ich denn mit einem Redakteur überhaupt Kontakt aufnehmen, also beispielsweise nicht per E-Mail, sondern per Telefon. Da waren dann so ein paar kleine Grundregeln, Tipps drin. Genau. Jetzt ist die Frage, ist das geplant gewesen, das jetzt unbedingt schnell zu machen, oder können wir das vielleicht auch noch tatsächlich machen, in ein, zwei Wochen, dass wir das dann rumschicken, oder vielleicht sogar noch eine Woche später, dass man da wirklich nochmal jetzt drüber gucken kann, vielleicht Sachen noch direkt mit da reinbringen kann, weil wir haben ja auch zum Beispiel was übernommen aus in Richtung Social Media, dass man vielleicht da noch ein bisschen ruhig aufstockt und gegebenenfalls dann so ein kleines Paketchen daraus schnürt. Was haltet ihr davon? Wir müssten aufpassen, dass Engelbert greifbar ist. Der hat das Ding ja überarbeitet oder er arbeitet den Rest, dass wir den vielleicht dann dabei haben. Okay, mit dem werde ich auch nochmal telefonieren. Das heißt, lassen wir es nochmal eine Woche stehen, auf alle Fälle. Ich spreche auf alle Fälle mit Engelbert nochmal dazu. Machen wir mal ein paar Gedanken, wenn ich es noch einmal selber durchgelesen habe, ob wir da vielleicht noch das eine oder andere dazu packen, beziehungsweise noch irgendwo ein paar Links dazu packen, was wir auch jetzt so für uns noch vielleicht alles genutzt haben. So, Vortrag Ingolstadt ist hier als nächstes drin, 188. Da müsste ich jetzt selber draufklicken, denn das kenne ich noch gar nicht. Das ist dann von heute auch. War das das, wo Achim den Vortrag halten wollte oder sowas in der Richtung? Ja, ich habe das auf Twitter was gesehen heute. Weiß es einer besser? Auf ÖA-Mailingliste gesetzt. Ich habe das gerade eben zufällig gesehen, obwohl mein Newsclient immer noch nicht wieder aktualisiert ist, aber kann das kurz vorlesen von mir aus. Die Bayern hatten mich vor Wochen angefragt, ob ich einen Vortrag aus dem Bund-Länder-Treffen zum NRW-Wahlkampf übernehmen kann. Er hatte ja schon mehrfach diesen Vortrag gehalten, einmal in Niedersachsen und einmal auf dem Bundespressetreffen, ne? Du erinnerst dich, Uwe, du warst da bestimmt auch dabei, ja. Ein paar andere hier, wo ja also sämtliche Erfahrungen aus dem Wahlkampf hochkomprimiert zusammengefasst hat und seine Schlussfolgerungen das dargestellt hat. Ich nehme an, er hat da irgendwelche Unterlagen hinterlegt. Ich hatte mir damals zwar sowieso Bedenkzeit erbeten, aber es standen auch noch nicht alle Daten fest. 24.03.2013 in Ingolstadt. Erstattung der Reisekosten sei noch beim Landesvorstand dort in Arbeit. Vortrag selbst liegt auf meiner Wiki-Seite. Die paste ich da mal kurz rein. Okay. Will und kann das jemand von euch übernehmen? Könnt ihr ja heute Abend besprechen. Okay. Also ich persönlich würde nichts dagegen haben, wenn Achim das machen will und macht. Macht er nicht. Wenn er das machen würde, hätte er das nicht draufgesetzt. Okay, das liest du da so raus, ja? Ich habe auch mit ihm telefoniert, also da haben wir das hier nicht abgesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da momentan Bock drauf hat. Okay, weil ich hatte nämlich eben, das wird wahrscheinlich diese Sache sein, gesehen, dass er getwittert hat mit dem sondern mit dem Pressesprecher aus Bayern. Ich habe allerdings den Inhalt jetzt nicht mehr im Kopf und ob das, da wird es darum gegangen sein. Von mir aus, ich kenne die Sache, die Achim natürlich vorgetragen hat. Ich kenne ja auch zum Großteil die Sachen, die da passiert sind im Wahlkampf. Ich könnte das machen. Ich habe jetzt so schnell den Terminkalender nicht hier. Was ist für ein Tag? Ist der 23. Moment? Das ist ein Sonntag. Ja, Ingolstadt. Ich werde ja mit Achim eh telefonieren, mal morgen oder so. Würde da mal fragen, ob er das angedacht hatte zu machen. Ob gewünscht ist, dass es überhaupt einer macht. Aber ich sag mal so, in der Zusammenarbeit mit den anderen Ländern kann ich irgendwie immer nur empfehlen, sowas zu machen. Ich weiß nicht, was die in Ingolstadt haben, ob da eh schon jemand ist oder weiß, dass da was ist. Wenn natürlich jemand aus dem Vorstand zum Beispiel von uns eh da wäre und das irgendeine Veranstaltung ist oder so, dann kann es natürlich auch da vielleicht jemand machen. Sonst würde ich mich durchaus anbieten, das zu übernehmen. Aber das kläre ich mal mit Achim, ob das wirklich so eine Sache ist, dass er es da quasi höflicherweise draufsetzt oder ob er es echt gar nicht machen will. Das, wie gesagt, denn er hat da natürlich persönlich die mehr und die bessere Erfahrung. Insofern kann er da sicher viel mehr zu sagen. Ja, oder gibt's da jemanden von euch aus dem Vorstand, der sagt, ich war ja auch viel in der G2A und kenne die Zusammenarbeit und so weiter und wollte immer nach Bayern und würde es lieber machen? Also, ich wüsste jetzt nicht, also sind alle, glaube ich, ziemlich ausgelastet im Moment, dass sie das wahrscheinlich in ihren Zeitplan nicht reinbekommen. Ich bin froh um jede Minute, die ich meinem Diplom widmen kann. Okay. Und aber dagegen, dass Achim den Leuten sagt, wie es damals gelaufen ist, weiß ich nicht, verbieten können wir es ja eh nicht, oder? Also wenn er das machen möchte, wäre es super okay, wenn er es macht, oder? Ich frage mich auch immer, es nicht machen. Naja, er hat doch gesagt, er will es eigentlich nicht. Na, es steht ja nicht drin. Also für mich erschließt es sich nicht klar, ob er es will oder nicht. Ich kläre es einfach mit ihm selber. Er wollte nur alle Eventualitäten einmal hier durchgehen, ob da irgendwo einer gegen welche Sache auch immer was gegen hätte. Ansonsten für mich ist das unabhängig vom Pressesprecher-Job. Genau. Ja, und wenn Achim partout nicht will, ja, es gab ja noch andere, die sehr viel Arbeit in der G2A geleistet haben und somit auch eine ganze Menge mitbekommen haben. Ja, was man machen könnte, ist natürlich, genau, das, was man natürlich auch machen könnte, ist natürlich tatsächlich für den Fall, dass Achim es nicht machen will, dass ich mich mal zusammensetze noch mit Leuten, die noch mehr G2A-Erfahrung haben, vielleicht auch mit Lukas mal, und den Vortrag noch ein bisschen erweitere, und dann quasi in Anführungsstrichen selber daraus auch direkt noch was lerne. Vielleicht auch mit demjenigen zusammen dann, der bis dahin ja sicher auch bestimmt ist, der quasi das dieses Jahr für die Bundestagswahl übernehmen wird hier. Das ist eigentlich eine super Idee, ja. Ja, das können wir natürlich vielleicht direkt hier schon reinschreiben, dass wir da mal ein Treffen machen mit G2A, die Erfahrungen von Achim. Vielleicht hat er auch sogar Lust, ich weiß es nicht, selber da noch was zu sagen, sonst den Vortrag kenne ich, den hat er ja auch gehalten. Auf dem Bund-Länder-Pressetreffen, glaube ich. Ich muss es nochmal mir raussuchen. Oder zumindest hat er den gehalten in Niedersachsen. Teilweise habe ich es ja auch mitbekommen. Und dass man dann, wie gesagt, vielleicht mit Lukas, dem in Anführungsstrichen nächsten Koordinator und mir und gegebenenfalls noch anderen aus UA zusammen, da vorher mal so einen Kreis macht, wo man diese Erfahrungen austauscht und die dann direkt mit nach Bayern nehmen kann, wer auch immer das dann macht. Und ich würde morgen mit Achim mal sprechen, wie es von ihm gewünscht ist und dann mich kurzfristig auch gegebenenfalls dann Richtung Bayern wenden und melden, dass es jemand von uns übernimmt und einfach dann sehen, dass wir vorher diesen Termin machen. Okay, aus dem Request-Tracker. Da ist oben ein Ding drin, deutsche Pressenachrichten, jetzt klicke ich da mal drauf. Ich glaube, das ist aber auch eher so eine Werbesache, oder? Das war die Sache, dass wir da auch über die, glaube ich, Pressemitteilung veröffentlichen können, oder? Das hatten wir auch letzte Woche schon, oder? Genau, ich meine, das hatten wir auch letzte Woche schon. Ich hatte es mir persönlich nicht genauer angeguckt. Veröffentlichungsseite ist doch wohl nicht, ne? Genau. Ist aber auch nicht sehr relevant, hat einen Google Rank von 0. Das heißt, ich würde einfach das nehmen irgendwo mit, weil es gibt ja mehrere so freie, kostenlose Presseveröffentlichungsdienste, aber über die werden wir nicht mehr Leute erreichen, als wir sowieso schon tun. Insofern würde ich das einfach rausnehmen dann aus dem Ich würde den Presseverteiler aufnehmen und gut ist es, oder? Wenn das so geht bei denen und man einfach über eine E-Mail denen was schicken kann, was dann veröffentlicht wird, ja. Wenn man dafür Formate einhalten muss, speziell beziehungsweise irgendwie da extra was schreiben muss, dann würde ich es nicht machen. Gut, das nächste ist eine Antwort von dem Pressebüro. Ich guck mal, ob ich die schon aufgenommen habe. Nee, das war hier der Borchers, genau. Den habe ich schon mir notiert. Ich weiß nicht, ob ich selber schon ein Pad aufgemacht hatte für die Gesundheitskonferenz. Wenn nicht, dann werde ich das noch aufmachen. Dann Zeile 207, Wahlkampf mit Innovation. Augmented Reality, ja, die habe ich schon gar nicht selber mit reinkopiert gehabt. Das ist eine Werbung für eine ganz nette Sache. Wer will, kann sich das mal angucken bei Pixelries. Oder da gibt es auch ein YouTube-Video. Das ist so eine Sache, Moment mal. Halte ich für uns aber jetzt nicht riesig relevant, wenn man das Handy auf eine Postkarte, mit der man Werbung macht, hält, dann fängt die Postkarte im Bildschirm an, irgendwie einen Film zu zeigen. Ich glaube, die CDU hatte das schon auf Wahlplakaten jetzt in Niedersachsen mal gemacht, mit so einem QR-Code, beziehungsweise mit einem Plakat, wo du, wenn du die App offen hast und aufs Plakat zeigst, der Kopf da drauf anfängt zu sprechen. Das ist eine ganz nette Sache, aber ich glaube, das war's auch. Also machen wird das ja kein Mensch und das ist einmal, kommt man mit sowas in die Presse, aber ich halte da jetzt nicht so viel von und habe es einfach mal wahrgenommen, dass das gibt. Weiß nicht, habt ihr da eine Idee zu? Hat es jemand anders schon sich mal angeguckt? Okay, dann ich würde es hier rausnehmen aus dem Tracker auf alle Fälle. Auch mal irgendwo notieren, oder zumindest mir im Kopf behalten, dass es sowas gibt, falls es mal einer vorschlägt. Aber ich glaube, das ist nichts für uns. Fotos der Bewerber. Da kann ich was zu sagen. Das ist, kam in den RT am Freitag, kurz bevor ich das Haus verlassen habe. Ich habe das mit meinem Auge noch mitbekommen, habe mich dann sofort mit Achim in Verbindung gesetzt. Der gerade am Essen war und ich fragte einfach nur, hast du Bilder oder brauchst du Bilder? Er meinte, nee, schick sie mir. Ich habe woraufhin ich ihm diese geschickt habe, warum die Anfrage nicht beantwortet wurde oder ob das dann nicht über das Anfragensystem, sondern in einer direkten Mail verlaufen ist, weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass es vorher ein Telefonat gab und das Teil ist jetzt eigentlich überflüssig. Überholt, ja. Ja, das ich sehe auch gerade. Ich weiß auch nicht, wer es alles reinkopiert hat, ob der Martins war oder ich hatte nämlich die Sachen, die sind zwar im RT noch nicht alle auf mich übertragen, beziehungsweise die habe ich zum Großteil auch gesehen, hätte sie gar nicht mehr mit reingenommen. Also das ist konkret, das ist überholt, es sind andere Leute gewählt und der hat eben eine Nummer, ich habe mit dem, während noch auf der Bühne geklatscht wurde, telefoniert mit dem Herrn Vogt, der wird sich sicher an mich wenden, falls er da Fragen hat. Okay, nächstes Ding, Piraten aus Minden-Lübbecke, wahrscheinlich habe ich das auch schon irgendwo gesehen, das war ja auch noch meiner Tagen. Okay, da wurde dann gefragt, ob da Leute aus Ostwestfalen-Lippe irgendwo gelandet sind. Vielleicht melde ich mich einfach mal und rufe den Herrn Geißler mal an morgen und guck vorher mal nach. Weiß jemand, welche Kandidaten aus Ostwestfalen-Lippe sind? Und kann das vielleicht hier dazu schreiben, kurz ins Protokoll? Kandidaten? Von den 32. Also quasi von denen, die jetzt durchgekommen sind auf der 32er-Liste. Isabel. Ich gucke eben, warte. Aber das kann ich auch im Zweifelsfall mir auch raussuchen, wenn das schon drin steht in der PM, ne? Müsste es fast schon drin stehen. Dann wird derjenige es wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Ja, das steht schon in einer ersten PM der ostwestfalen-lippe.de. Sind, glaube ich, 4 Stück, die durchgekommen sind unter den ersten 32. Komm mal runter, da steht dann, vergessen Sie es, das Thema ist durch. Der hat nochmal geschrieben gehabt. Ah. Siehst du? Ach, da oben. Weg. Okay, da hat er nochmal geschrieben, da war ich schon. Ich dachte, das wäre noch unten, da bin ich zu schnell drüber gescrollt. Alles klar, dann können wir das auch schließen. Uwe, nur zu deiner Info, der Richard Gösken aus Paderborn hat sein Amt zur Verfügung gestellt als Pressesprecher. Der steht noch so im Verwaltungsportal. Das übernimmt jetzt kommissarisch der Sven Böhle aus Gütersloh. Okay, ich weiß nicht, es gibt irgendwo eine Mail auch im Tracker, wo Leute gewechselt haben. Ich weiß nicht, ob das war. Das muss nachgetragen werden, das würde ich machen. Wenn nicht, dann habe ich es mir jetzt notiert. Oder könntest du es nochmal an Presse@ schicken mit den beiden Namen, die ich umtragen kann? Das wäre super nett. Okay. An Presse@piratenpartei-nrw. Mache ich. Danke. Gut, die Rohdaten der Kommunalfinanzberichte, weiß ich nicht, ob da schon jemand geantwortet hat. Wahrscheinlich ja nicht seit gestern. Das würde ich einfach auch ganz normal übernehmen und der Frau Wohland da den Link schicken. Das war 219 folgende und dann wäre jetzt 224 folgende diakonisches Werk. Liebe Bürgeranwalt, eine wichtige Info. Dieser Hilferuf des diakonischen Werks gehört unbedingt in den politischen Raum. Oh, hat sich das jemand schon mal genauer angeguckt? Weil solche Sachen. Das ein Request-Checker war zum Thema Eingangsstempel von Arbeitsämtern. Ja. Ja, genau. Ja, das war ein Problem, das im gesamten Kreis Recklinghausen aufgetreten ist. Ich bin etwas verwundert, dass diese Anfrage direkt an den Request-Tracker gegangen ist und nicht bei uns im Kreis aufgeschlagen ist. Ich weiß, dass es dazu, oder ich habe in der Tagespresse gelesen, dass es dazu ein Verfahren gab, in dem zumindest das Jobcenter Gladbeck dazu verdonnert wurde, wieder Eingangsstempel auszugeben. Ich habe gestern bereits nach den Artikeln gesucht, die aber noch nicht gefunden. Das heißt, Leute, die dort was abgegeben haben, haben keine Bestätigung bekommen, dass sie es abgegeben haben, oder? Ja, genau. Das ist zuerst bei uns in Gladbeck passiert, als Teil des Kreises Recklinghausen. Wir haben hier als Piraten Gladbeck zusammen mit der Linken dagegen interveniert. Relativ unerfolgreich. Irgendjemand von der DKP hat dagegen geklagt und Erfolg gehabt. Also ein Problem war, Arbeitssuchende, Hartz-IV-Leistungsbezieher haben beim Jobcenter beziehungsweise bei den Optionskommunen, wir haben hier teilweise Jobcenter, die nicht mehr in der Hand des Arbeitsamtes sind, sondern in der Hand der Kommunen, okay, haben dort die Unterlagen abgegeben und keine Eingangsstempel mehr erhalten und danach Probleme gehabt, nachzuweisen, dass Unterlagen überhaupt eingegangen sind. Okay, verstehe es. Würde ich hier aber rausnehmen bei uns, weil es nicht jetzt für uns landesverbandsmäßig unbedingt Thema ist. Man kann natürlich mal hören, ob das quasi jetzt NRW-weit passiert ist oder so. Aber ich würde es einfach hier ganz normal jetzt rausnehmen und dann da bei euch belassen. Das können wir ja hier drin stehen lassen, dass wir es kurz als Thema hier hatten. Ja, aber du kannst das einfach im Request-Tracker auf mich schieben. Oder so, kann ich auch nochmal machen, ja. Gut. Dann hätten wir noch sonstige Themen. Gesundheitskongress, das ist vom letzten Mal drin. Das eine ist geschehen, das andere ist geschehen. Genau, hatten wir beim letzten Mal alles. Da ist noch ein Trecker. 235. Oh, sorry. Das ist Kontakt Wikipedia. Oh, das genau. Ha, siehst du, den habe ich gesehen. Jetzt gucke ich mal hier, nicht Piratenwiki, sondern genau, deutsche Wikipedia. Das habe ich schon verstanden gehabt. Weiß nicht, wer der Martin hatte das zurückgeschrieben. Weiß jemand, ob wir schon mal als Partei tatsächlich hier aus der ÖA heraus Wikipedia-Artikel besprochen bzw. selber erstellt haben? Okay, ich habe es mir gedacht und mir ist es auch nicht geläufig, dass wir das schon mal gemacht haben. Ich glaube, das gehört eigentlich mal in eine andere Sitzung rein und grundsätzlich besprochen, denn es kann Teil sein eines in Anführungsstrichen Medienkonzepts, das selber zu machen. Es könnte aber auch dabei rauskommen, dass man als Piratenpartei sagt, nein, das machen wir nicht selber, sondern das machen Leute, die sich darum kümmern. Wir wollen nicht quasi unsere eigenen Seiten in Wikipedia anfangen zu pflegen, weil es auch nicht unbedingt Konzept von Wikipedia ist, das so zu tun. Eben, das könnte man uns negativ auslegen, durchaus, ja. Also würde ich das als Thema woanders mit reinnehmen und gegebenenfalls hier auch nur antworten, dass wir das aufnehmen und anlässlich quasi dieser Anfrage das mal als Thema extra besprechen. Ich würde da trotzdem einmal ganz kurz was zu sagen, wenn ich darf. Unbedingt, gerne. Also ich habe die Anfrage im Prinzip so erhalten, dass wir die Seite, sofern es sie gibt, ich weiß es nicht, die vom Bund pflege ich regelmäßig, eine Landesverbandsseite in Wikipedia gibt, dass wir dort ebenfalls unseren, sofern der Eintrag vorhanden ist, die Auflistung unserer Kandidaten aufstellen. Das ist ja rein faktisch, weil sonst die Personen, die gegebenenfalls sich jetzt eine Wikipedia-Seite anlegen möchten von den 32, sofort den Relevanzvermerk bekommen und damit zum Löschen freigegeben werden. Genau, oder im Zweifelsfall Einzelne, denen das sowieso passiert, weil ich glaube, Listenkandidat reicht nicht, ne? Nach Relevanzkriterien. Ich glaube, du musst schon im Parlament sein, oder? Das müsste sich dann mal jemand noch genau anschauen. Und dann ist immer die Frage, ob dann nicht derjenige, der fragt, das auch selber eintragen kann oder ob wir die irgendwo tatsächlich pflegen. Ich gucke jetzt mal gerade, wo denn die Piratenpartei NRW Wikipedia-Seite quasi ist. Also es gibt eine offizielle Piratenpartei Nordrhein-Westfalen-Seite. Genau, da die sehe ich gerade. Ich habe sie aber nur so schnell nicht. Ist gerade links gepostet worden. Ah ja, genau. Und da würde aber auch, finde ich, überhaupt nichts dagegen sprechen, wenn wir einfach nur Fakten reintun, indem wir sagen, die Landesliste, die wir für den Bundestagswahl gewählt haben, setzt sich aus folgenden Personen zusammen. Ja, das könnte man da natürlich reinpacken, ob es, ja, genau. Frage ist wirklich nur, wollen wir das von der ÖA hier aus machen? Oder ich würde es gerne mal als Thema extra irgendwann besprechen. Wie es jetzt dafür ist, du sagtest, du würdest sowieso Wikipedia-Artikel gegebenenfalls schon mal machen, für den einen oder anderen. Ja, also da ich ja von diversen Leuten Bildmaterial habe, habe ich von vielen das okay bekommen, die Bilder eben auszutauschen. Zum Beispiel hatte Fitz mich gebeten, jetzt einfach sein Bild eben auszutauschen. Und auf der Bundes-Wiki-Webseite im Prinzip aktualisiere ich auch schon mal gegebenenfalls Bildmaterial oder Fakten, wenn sich der erste Vorsitzende geändert hat. Das sind ja jetzt mal Sachen, da kann man nicht schönigen, das kann jeder nachlesen. Okay, also von mir aus kann auch jemand da die 32 Leute reinpacken. Ich würde es trotzdem aber dann gerne mal noch in den nächsten Wochen mit draufnehmen als Thema. Und was halten die anderen davon, das einfach jetzt zu machen, da auf die Seite die 32 Leute draufzupacken? Jetzt jemand übernehmen? Würdest du es machen wollen, Tobi? Klar. Also von meiner Seite aus auch gewünscht. Gut, dann pack die doch da drauf. Und wir nehmen das Thema trotzdem mal mit auf. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir noch ein Pad haben mit in Anführungsstrichen offenen Themen, wo man es mit reinschreiben kann. Sonst müssten wir quasi nächste Woche dann nochmal durch, das mache ich ja meistens eh, und ich glaube, Achim hat es auch mal gemacht, durchs jetzige Protokoll gehen und die Sache dann nochmal übernehmen in Richtung nächster Woche. Und dann können wir da länger nochmal drüber sprechen, wie wir damit umgehen, ob das Teil der in Anführungsstrichen Multimedia Social Media Strategie sein sollte, die Sachen selber auch alle im Blick zu haben, regelmäßig und zu pflegen. Gut, dann hatten wir eine AV-Pampa-Manöverkritik. Das wäre möglich, das jetzt zu machen. Ich schaue mal, was danach kommt noch. Nächster LPT in OWL könnte man drüber sprechen. TDPA ist an der Stelle nochmal drin, das können wir da unten rausnehmen. Und dann kommt noch die Verkehrswendekonferenz. Das können wir von mir aus dann jetzt in der Reihenfolge machen. Und zum LPT, zur AV Pampa. Ich war gestern dabei, da hatte die Technik eine Manöverkritik ein bisschen gemacht. Können wir auch machen von hier aus jetzt. Und ich würde mal einfach das Wort abgeben wollen, kurz dann. Wer mag dazu was sagen? Okay, also eins ist klar, es fehlt am Anfang, das weißt du genau, Uwe, das Material. So ist es. Es fehlte auch die Liste der Orga-Leute ein bisschen und es fehlte auch eine Druckmöglichkeit, das auszudrucken. Das heißt, speziell konnte ich halt auch die Badges erst tatsächlich an dem Vormittag dann dort machen vor Ort. Genau, wie die Pressemappen, die waren relativ spät erst da. Da waren schon die ersten Leute akkreditiert, den konnten wir leider die Dinger nicht in die Hand drücken. Wieso fehlte denn da eine Druckmöglichkeit? Darf ich mal fragen, denn ich habe an dem Samstag doch meinen persönlichen privaten Drucker da relativ früh am Morgen reingestellt. Zwar nicht mit der Absicht, dass da irgendwelche Badges drauf gedruckt werden, aber der ist natürlich, weil ich dann verschwunden bin, einfach mal benutzt worden für alles Mögliche, was ich ja auch antizipiert hatte. Weil es kein Farbdrucker ist. Ach so. Und war, ach so. Aber das liegt auch, lag ja auch mit daran, dass die Liste nicht fertig war, ich das sonst von zu Hause aus noch gemacht hätte, etc. Das lag also zum Teil auch im Vorfeld daran. Das Material sonst nicht da war, war ungünstig, denn auch der Aufbau, ich war ja dann schon eigentlich nachmittags da, glaube ich, so um 5 oder so, Freitag. Und es hat eigentlich bis abends gedauert, aber da konnte man nichts mehr machen, weil dann war die Halle zu. Und dann muss man das doch alles am nächsten Morgen machen. Der Pressebereich grundsätzlich war gut. Der wurde deutlich kleiner als gedacht. Ich habe quasi die Hälfte des Pressebereiches abgegeben an die Wahlleitung, damit die da Kabinen aufstellen konnte. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Das heißt, die Zusammenarbeit insofern hat da gut und locker geklappt. Vielen Dank dem Peter und der Susanne, die haben quasi den Tisch vorne direkt besetzt gehabt, obwohl, wie gesagt, die Sachen noch fehlten. Und die Presseleute kennen es ja, es waren ja so viele nicht da, die hatten ihren Raum, es war denen schnell klar, haben sich da reingesetzt und sich irgendwie arrangiert. Und ich denke, dass die Stimmung da ganz in Ordnung war. Da konnte man sogar die Tür zumachen. Es gab ja da den Wutze, der unten auch da ist, der Mirko. Der hatte da ja quasi sein kleines Radio, in Anführungsstrichen, seine Radio-Redaktion, Sprecherstelle noch irgendwie mit drin. Und ich habe auch von den Journalisten da eigentlich keine Anfragen groß bekommen, also dass irgendwo was fehlte oder so. Was ein bisschen blöd gelaufen ist, ich habe mal irgendwie Getränke haben wollen, es hat dann 3 Stunden gedauert, unten aus der AG Schnittchen mit 2-mal Nachfragen, aber das ist jetzt auch keine Sache, die hier als riesiges Manöverkritik-Ding irgendwie rein muss. Was wir auf jeden Fall in Zukunft bedenken sollten, wäre, dass die Liste mit den akkreditierten Presseleuten auch mal irgendwie ausgedruckt werden sollte und vorne hingelegt beim Akkreditierungstisch. Weil da kommen die Leute an und sagen, ja, ich bin akkreditiert, beziehungsweise ja, ich bin angemeldet. Und dann sitzt man da und sagt, ja, ist wahrscheinlich. Hm? Das ist richtig. Das tatsächlich ist das, hatte ich das vor, das zu tun und habe es nicht gemacht. Aus Gründen, weil morgens die Zeit so nicht mehr da war. Und dann plötzlich natürlich die Sachen gewählt waren, dann die Vorstellungsrunde kam und ich glaube, das ein bisschen blöd war, das hätte ich, da hätte ich frühzeitig aufschreien müssen, das abgeben müssen, quasi als Kandidat, selbst Kandidat zu sein und dann irgendwie im Laufe des Abends beziehungsweise des Vormittags tatsächlich dann nicht gemacht zu haben, beziehungsweise sogar vergessen zu haben. Es gab ja ein Pad, wo ein paar Leute drin standen, die akkreditiert waren, aber dafür gab es, glaube ich, dann noch nicht mal das Netz vorne am Akkreditierungstisch, dass man es hätte einfach aus dem Netz nehmen können, ne? Nee, ich wusste auch nicht, mit meinem Handy vernünftig in die Pads zu kommen, also. Aber es geht ja immer auch so, es war halt nur so eine von den Sachen, wo ich gedacht habe, ja, ist nicht so super. Insgesamt ist es auch nicht so super, wenn doch relativ viele Leute aus der ÖA kandidieren. Und das hat man dann schon gemerkt, glaube ich. Also ich hatte auch einfach nicht den Nerv, zum Beispiel die ganze Zeit irgendwie an der Akkreditierung rumzuhängen oder so. Das ging irgendwie nicht. Genau. Okay, wenn ich mal kurz darauf. Also ich war ja die meiste Zeit da. Was leider fehlte, war sowohl Netzwerkanschluss als auch Strom vorne am Akkreditierungstisch. Sonst hätte ich mein Notebook da hinstellen können. Sowas ist schon sehr angenehm, wenn wenigstens Strom und Netzwerk da gewesen wäre. Und wie Herr Trollari schon sagte, okay, er war ja teilweise vorne auch mit da. Es waren nicht wirklich Leute noch zum Ablösen da. Also am zweiten Tag habe ich fast alleine da nur gesessen, bis ich dann mit Achim gesprochen habe und dann gesagt hat, kommt sowieso keiner ran. Naja, da haben wir dann eben das Ding zugemacht, mehr oder weniger. Kam zwar noch einer, während keiner da war, der hat sich aber der Hand selber eingetragen gehabt. Okay. Kurze Zwischenfrage. Wann war eine Akkreditierung an Netzwerk da? Nein, an der Presse. Wir hatten einen eigenen Presseakkreditierungstisch hier vorne. Und ja. Da hatten wir ja gar keinen Anschluss in dem Sinne. Der war aber nicht im Presseraum drin, sondern den hatten wir quasi davor vor den Raum gezogen, weil wir den Raum ja komplett zugemacht hatten auf allen Seiten. Da ja, hat aber warum habt ihr da nichts gesagt? Das sage ich ja gerade. Wir haben aber auch, also ich habe auch nicht nachgefragt. Und ich denke mal, wenn wir da mal laut nachgefragt hätten, hätten wir da auch noch was hinbekommen. Okay, dann ist geklärt für mich. Das ist okay. Genau. Es war auch kein Vorwurf, sondern es war nur, dass es nicht da war. Das war die Feststellung, dass es nicht da war. Oder habe ich das anders, oder hattest du da nachgefragt mal, Peter? Nein, es war jetzt nur eine Mitteilung. Also es wäre nicht schlecht, sowas zu haben. Letztendlich hat manchmal seine Vorteile. Es war jetzt kein K.O.-Kriterium letztendlich. Weil es war sowieso keine weiteren Leute von der Presse. Genau, und es war auch von deiner Seite aber auch keine Kritik an der Technik, die das verbockt hat, sondern wir haben es auch nicht an der Stelle nochmal extra nachgefragt. Denn, Nee, das war jetzt nur eine Anmerkung. Es könnte nicht schaden, für die Zukunft sowas da zu haben, letztendlich. Genau. Ja gut, aber dass Strom- und Internetanschluss an der Presseakkreditierung sein sollen, steht eigentlich normalerweise in allen Manöverkritiken drin. Es ist eigentlich Standard. Es war überraschend, dass es nicht da war. Drum so aus. Es hat uns aber jetzt auch nicht umgebracht. Okay. Es lag wahrscheinlich daran, dass ich mit Michelle, wie gesagt, kurzfristig ausgemacht habe, dass er quasi die Hälfte des Raumes kriegt, wir den Raum vorne zumachen, sonst wäre er nach vorne hin offen gewesen und dann hätten wir quasi einen Tisch vorgezogen, hätten das wahrscheinlich auch dort gehabt. Das ist dann in dem Zusammenhang nicht passiert, ja. Was noch war, und zwar, ich hatte ein paar Anfragen gehabt, ich glaube zwei Stück waren das, glaube ich, einmal WDR glaube ich, und einmal der DPA, ob die Augen eine Möglichkeit haben, einen Raum, wo Ruhe ist und gleichzeitig das mitverfolgen könnten. Es war ja erst geplant, wohl einen Beamer da hinzustellen, aber irgendwie hat das ja wohl nicht geklappt im Presseraum. Das ist richtig, es war ja dann ein Beamer da, wo das lief, am ersten Tag, am zweiten Tag nicht mehr. Es hätte auch ein großer Fernseher sein können. Das ist etwas schade, denn es sollte auch, und das war ja meine Information vorher, dass in dem Restaurantbereich und hinten in dem Raucherraum sogar auch noch Fernseher stehen, wo es hin übertragen wird. Das hat zwar direkt jetzt nichts mit der Presse zu tun, aber im Pressebereich hat es halt auch erst, glaube am Samstagnachmittag richtig funktioniert. Wie gesagt, die Nachfragen kamen direkt von der Presse, also ob es eine Möglichkeit gibt. Genau, und es gab auch noch kein WLAN dann. Das hat irgendwie auch nicht hingehauen. Sorry, ich muss nochmal nachfragen. Dieser Akkreditierungstisch, war der im Plan drin oder ist der irgendwie nachträglich gemacht worden? Weil die Presse ist ja fett verdrahtet worden. Da waren sogar Pläne da noch viel mehr reinzuballern, als dann drin war. Von daher, dieser Tisch wäre jetzt überhaupt kein Akt gewesen. Ich wundere mich jetzt gerade wirklich über die Ansage hier. Wie gesagt, empfinde es nicht als Ansage und zu stark als Kritik an der Technik. Denn der Raum ist zugemacht worden und es war bestimmt gedacht, auch den Tisch, der ja sonst im Raum drin gewesen wäre quasi. Man wäre angekommen, hätte diese Wand, die weiße Wand, die dann später zum Abtrennen von dem Wahlbereich noch mitgenutzt wurde, die hätte man zum Abtrennen gehabt von dem Presseding, da wäre dann der Tisch gewesen und der wäre dann wahrscheinlich auch einfach mit verkabelt gewesen. Insofern ist das eine Sache, die weder von uns in dem Moment angemahnt wurde, noch es quasi jetzt klar ist, ob es vorher vergessen wurde oder nicht. Ich gehe davon aus, dass das ein Tisch gewesen wäre, der in dem Presseraum ja sonst mit drin gestanden hätte und dann hätte der auch Strom gehabt da an der Wand. Der hätte auf der anderen Seite ja an der Wand gestanden. Was ich damit sagen wollte, es wäre schön, wieder in Zukunft sowas zu haben. Unter Umständen kann man das gebrauchen und dann muss man nicht erst wegen Stark fragen, dass es irgendwo herkommt und so weiter, dann wieder Zeitverzögerung, gerade wenn es um irgendwelche PMs schreiben oder sonst was geht, die eben zeitnah erfolgen müssen. Es ist schon praktisch, wenn die Presse dann eben die Möglichkeit hat, selber auch da noch was reinzuschreiben, zu korrigieren oder auch direkt da eine Akkreditierungsliste reinzupacken ins Pad oder so oder zu vergleichen. Ja, das war ja eigentlich auch schon, wie gesagt, gedacht. Und ich habe auch heute mit dem Carsten gesprochen, inwieweit wir da einen Export machen können von dem von allen akkreditierten Presseleuten. Das ist aber halt im Vorfeld nicht mehr passiert. Aber das war kein Grundkriterium. Ich hätte durchaus mit meinem Akku, mit meinem Notebook und mit dem WLAN-Stick da eine gewisse Zeit auch arbeiten können im Notfall. Nur wie gesagt, für die Zukunft ist es einfach praktischer, wenn die Pressebetrieb ein bisschen heftiger ist, dass man die Möglichkeiten hat für die Zukunft halt wieder, bitte. Genau, und wir hätten im Endeffekt auch noch laut schreien können, legt mal kurz hier noch einen Strom hin. Das hätten wir auch hingekriegt, bestimmt. Wenn gerade ein Augenblick Ruhe ist, würde ich mich verabschieden wollen ins Bett. Ich bin ein bisschen durch. Ich möchte mich erstmal bei allen Leuten bedanken, die gestern so früh mitgeholfen haben, die Pressemitteilung zu schreiben. Und dann aber auch bei Uwe, der sehr schnell eben zur Stelle war, nachdem dann der Ausfall von Achim war und dass er es auch heute sofort in den Landtag geschafft hat, damit wir darüber sprechen können. Und ich finde das total toll, wie du das heute moderiert hast. Ich habe jetzt noch mehr großes Vertrauen als vorher. Und ich würde mir wünschen, dass wir das schaffen, dass die AGÖA rockt und wir das alle zusammen hinbekommen und dass ihr euch vielleicht für nächste Woche Gedanken macht, wen ihr euch so als Stellvertreter auch noch irgendwie ausdenkt und wir dann da einfach nochmal alle drüber sprechen. Und danke für alles an alle und an Uwe und ich wünsche euch eine wunderbare Nacht. Perfekt, dir ebenso und gute Nacht. Nacht, Christi. Bla, Nacht. Gut, ja, dann von der Veranstaltung her, es war ja grob klar, dass das Sonntagabend werden würde. Jetzt fand ich persönlich dann, dass es irgendwie 7:30 wurde, mit der Verkündung auch nicht so überaus überraschend. Vielleicht müssen wir das nächste Mal, wenn so eine Veranstaltung ist, aber schon vorher dabei schreiben, denn es war ja tatsächlich keiner mehr da bis zum Ende. Im Zweifelsfall müsste Vielleicht war den Leuten das nicht bewusst, also war das der Presse auch so nicht bewusst. Gut, jetzt ist hier schon drin der nächste LPT 2013 dann in Ostwestfalen-Lippe. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon Punkte zu haben, die wir heute hier mit reinnehmen können. Ist noch alles offen. Gut. Denn ich würde auch sagen, das war auch genug so an Themen für heute. Ich habe auch noch eine ganze Reihe anderer Sachen. Werde mich jetzt auch in das eine oder andere nochmal zusätzlich ein bisschen einarbeiten und würde dann das mit reinnehmen, in Anführungsstrichen beim nächsten Mal. Gibt's da schon einen Zeitrahmen von und für? Wann war das denn angedacht noch? Also der ursprüngliche Termin für den Parteitag war der 16. März. Es wird aber wohl nicht aus dem 16. März werden, weil thematisch einfach nicht genug bereitsteht, um das an dem Termin auch durchzuführen. Deswegen peilen wir jetzt etwa Anfang Mai an und bis dahin ist also noch ein bisschen Zeit, um sich für die AG Öffentlichkeitsarbeit darauf vorzubereiten, denke ich. Ja, absolut, hervorragend. Ich denke, es wird eh auch vielleicht nochmal extra Termine geben dann in nächster Zeit, wo auch die AGÖA mit dem in Anführungsstrichen zukünftigen Wahlkampfteam und vielleicht auch der Events AG und so weiter und Vorstand und Leuten aus der gewählten Liste extra Termine machen wird. Aber ich denke, da sind wir jetzt auch zeitlich früh genug dran mit allem. Genau, also das wird es definitiv geben. Immer mehr und immer größere Runden auch, um halt mehr Leute auch einzubinden. Und wir werden da vorwärts gehen und ich denke mal so Ende Februar, März werden wir da, denke ich mal, unser Wahlkampfkonzept dann auch haben. Jetzt findet ja auch am Wochenende die Bundestagswahlkonferenz in Leipzig statt, wo ja auch Teile der AGÖA dabei sein werden und dann müssen wir halt schauen, was wir daraus mitnehmen für NRW und für den Landtagswahlkampf und ich glaube, dass wir dann strategisch ganz gute Konzepte hinbekommen werden. Genau. Dann haben wir Zeile 262, einen Hinweis auf den 24. 26. Mai 2013, Verkehrswendekonferenz der Fraktion, fahrscheinloser ÖPNV. Ist da jemand da, der dazu noch was sagen kann oder möchte? Ja, ich bin noch da und das war eigentlich schon der Hinweis, also apropos frühzeitig bekannt geben. Es kann zwar sogar noch sein, dass sich der Termin auch noch eine Woche nach hinten verschiebt, aber wir haben am Donnerstag dieser Woche noch eine Besichtigung in der Location, also in der Fachhochschule in Düsseldorf, um mehr oder weniger dann einige Tage später das Okay von der Fachhochschule zu kriegen. Alles in Ordnung, alle Räume frei und wir können loslegen mit der Planung. Also ja, das ist ein bisschen komplizierter bei der FH. Aber die haben eigentlich genug Räume, insofern müssen wir eigentlich funktionieren und die haben da sonst keine Veranstaltung. 24. und 26. Mai machen wir das dann mit einer größeren Konferenz zum Thema, wo wir auch Piraten und aber auch andere einladen werden. Und es wird ein Mix aus Barcamp und normaler, sagen wir mal, klassischer Konferenz. Das ist dann sicherlich auch ein Thema für die RG-Öffentlichkeitsarbeit, aber auch noch ein bisschen hin. Und die Pressebetreuung werden wir wahrscheinlich von der Fraktion aus machen, das werden wir auch klären. Aber da rundherum ein bisschen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aus mehreren Richtungen, nicht nur aus der Fraktion, ja ganz praktisch. Super. Jetzt weiß ich jetzt gerade nicht genau, wo wir es uns eintragen können. Ich habe es mir jetzt persönlich mal in den Kalender schon eingetragen, dass wir da nochmal so eine Art Wiedervorlage machen. Ja, ich mache das schon mit der Wiedervorlage. Also perfekt. Das war jetzt im Grunde tatsächlich nur, damit man persönlich schon mal, wenn es einen interessiert und überhaupt für die Öffentlichkeitsarbeit 25, 26 nicht merken kann. Übrigens, zwei Wochen vorher ist BPT, wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir wohl einen vollen Mai, wenn wir vorher dann noch der LPT. Creon ist im Landtag? Frage nicht verstanden? Creon ist im Landtag. Ja, genau. Ich bin der. Dann würde ich dich doch. Wenn ich schon vielleicht mal drüber nachdenke, ein neues Mikro zu kaufen, kannst du dir ja leisten. Ich verstehe dich unglaublich schlecht. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so geht oder ob das hier nur meine persönliche Übertragung ist. Du klingst total abgehackt teilweise. Es ist eher umgekehrt. Du rauschst total und den Kreon kann ich gut verstehen. Vielleicht liegt das am gegenseitigen irgendwo. Bei dir rauscht es sehr stark. Kreon ist ein bisschen blechern. Oh, interessant. Geht mir auch so. Das ist das Problem eher bei dir eventuell, Klaus. Okidoki. Ja, das sind aber zwei unterschiedliche Probleme. Also Klaus, einmal Mumble neu starten, dann sollte das Problem wahrscheinlich behoben sein. Das ist in den meisten Fällen. Und das andere Problem ist das starke Hintergrundgeräusch. Das ist aber unabhängig davon. Okay, also Infosocket, ich habe ich jetzt zum Beispiel auch unglaublich schlecht verstanden, weil du sehr dumpf klangst. Ich mach's so einfach mal neu. Gut, dann frage ich in die Runde, gibt es noch Themen, die ganz dringend sind, noch jemandem irgendwie aufgefallen sind? Ich sehe hier einmal den Hinweis auf den Tag der Privatsphäre am 23.02. Ich schreibe es mal hier mit rein einfach. Vielleicht kannst du kurz sagen, was es ist, Thomas. Ich habe mich auch noch nicht so richtig darüber informiert. Ich habe das heute in einem E-Mail-Verteiler gesehen auf der Landesliste. Ich glaube, so grob geht es natürlich über die Gesamt- und Universalüberwachung des Staates und Indekt vor allen Dingen. Frage wäre, ob man, weil es ein Samstag ist, da den Aufruf macht, landesweit mit Infoständen präsent zu sein. Wäre ein schöner Aufhänger, glaube ich. Für mich wäre das eine Sache, die sich gut machen würde. Das ist jetzt auf der Liste drauf, auf der NRW-Liste, oder? Ich habe es auf der NRW-Liste irgendwo gesehen und mir dann heute noch mehrere Sachen so quer gelesen. Also es geht maßgeblich um Index. Anonymous macht auch irgendwas in Köln dazu, wenn ich das richtig verstanden habe, am 23. Ich glaube einfach, es ist ein guter Aufschlag, um tatsächlich Themen, Infostände wieder quer durchs Land zu etablieren und sinnvoll in den Innenstädten vertreten zu sein. Hört sich vernünftig an, macht Sinn. Allerdings sind wir ja nicht diejenigen, die quasi aufrufen, das zu tun, sondern eigentlich ist es so, wenn das von Leuten in Anführungsstrichen organisiert ist und es sind genügende, dass wir sagen, hey, da machen in den großen Städten passiert was von den Piraten aus, dann können wir es als zum Beispiel als Pressemitteilung rausgeben und sagen, hier, da passiert einiges. Und dann ist es halt ein Doppelteffekt. Also es hat den Effekt, dass vielleicht Mitglieder es sehen und mit zu den Ständen hingehen und zusätzlich vielleicht auch die Presse interessiert ist und hinkommt und was drüber schreibt. Aber dass wir jetzt quasi eine PM machen, um dafür aufzurufen, weiß ich nicht, ob das so Sinn macht. Oder wir, wir müssten eigentlich jemanden haben, der sagt, okay, ich bin da eh irgendwo im AK oder sowas, versucht das mal zu pushen. Und sobald klar wird, ja, da machen genug Leute mit, dann können wir vielleicht eine PM dazu machen. Das wäre so mein Vorschlag. Dazu möchte ich sagen, dass wir im Arbeitskreis Datenschutz seit gestern ein paar Mal hin und her mailen. Und die Mail auf der NRW-Mailinglist war ja auch von Markus von Kreller. Wir sind eigentlich momentan eher so bei der Idee, dass man wirklich sich mit den Piraten NRW an dieser Kölner Demo anschließt, um einfach mal wieder was Größeres auf die Beine zu stellen, was vielleicht auch pressewirksam sein könnte. Okay, das heißt, könnte denn von euch jemand, das wäre ja nächste Woche zeitlich noch ganz okay, wenn dann nächste Woche jemand mit reinkäme mal, oder jemand von hier bei dem AK Datenschutz mit reinginge, um das so ein bisschen zu koordinieren, dass wir da nächste Woche das nochmal mit reinnehmen hier und ein bisschen mehr Info noch haben, vielleicht bezüglich was da läuft und ob das in mehreren Städten ist, etc. Ja klar, ich schick's über die AK-Liste. Cool. Versteht man mich jetzt besser? Nicht wirklich. Hm. Ah, ich glaube, dein Rauschen ist aber, du hast kein Mikro dran, du nutzt den Rechner selber und da ist ein... Nee, es ist wie nennt man das, diese Webcam mit Mikro? Ah, okay, es hört sich nach lautem Lüfter an oder so. Ah, ja, es steht nämlich neben dem Lüfter. Ah, siehst du? Okay, gut, dann gibt es noch mehr Input und Ideen für heute? Ich habe nur noch eine kurze Frage. Ja, gerne. Uwe, kümmerst du dich dann um die Sachen, die in dem Pad jetzt drinstehen? Ich habe jetzt was auf meiner Partei-E-Mail-Adresse vom WDR gekriegt, eine Anfrage, ein Interview, Lokalzeit. Von welchem Pad sprichst du jetzt? Bundestagspad. Das BT-Pad. Okay, da hattest du mir ja eben gesagt, du hast mir eine Einladung dazu geschickt. Ich habe das jetzt während der Sitzung noch nicht geöffnet. Aber so Sachen koordinierst du jetzt, richtig? Ich würde das dann jetzt mit koordinieren. Es ist natürlich so, wenn du jetzt eine eigene Anfrage kriegst und da mit jemandem sprichst, dann ist es nett, wenn man irgendwo sehen kann, dass du das gemacht hast, den Kontakt hattest. Und wenn es jemand ist, der bei uns irgendwo unbekannt ist, wir den vielleicht noch mit aufnehmen, etc. Aber für die Sache konkret können wir gerne auch nochmal dazu telefonieren, wenn ich mir das angeschaut habe. Wann wäre dein Gespräch angedacht gewesen? Oder hast du das schon geführt? Die haben sich dummerweise an den Request-Tracker von dem örtlichen Piratenbüro hier gewendet und der eine Büropirat hat dann quasi auf meine Wiki-Seite verwiesen, was jetzt nicht so prall ist. Ich habe daraufhin das Piratenbüro direkt mal mit angesprochen, habe denen deine Nummer gegeben, die zuständige Piratin hier im Ort, die sich für die Presse verantwortlich fühlt. Die wird sich auch noch die beiden Seiten kontaktieren, da sie jetzt ja quasi so einen Listenhempel bei sich im Kreis hat. Okay, denn im Zweifelsfall, wenn da wirklich ein Pressevertreter ist, der dich in Anführungsstrichen zu was sprechen wollte, dann ist das natürlich auch so, dass du das machen kannst und er dich auch erreichen kann. Wenn das jetzt was Größeres ist, das müssen wir. Ich guck's mir mal an und ruf dich vielleicht dann nochmal an oder so. Oder ist da jetzt schon ein Gespräch draus resultiert gewesen? Nee, da ist noch nichts draus resultiert. Mir wäre ganz lieb, wenn du das irgendwie alles koordinierst und ich bin ja für dich auch noch erreichbar heute Abend. Alles klar, dann rufe ich dich jetzt einfach gleich nochmal an, so in einer Viertelstunde oder so. Ja, keine Eile, ich bin noch nicht im Bett. Alles klar. Gut. Kurze Frage. Auch wenn man jetzt den Lüfter hört, war das ein Thema heute Abend, auch bevor ich gekommen bin, diese Pressegeschichte für unsere 20 Piraten, dass die Israelis ihre, ist schon eine Stellungnahme wert vielleicht, dass die Israelis äthiopische Einwanderinnen zwangsunfruchtbar halten über irgendwelche Spritzen? War das ein Thema oder so? Nein, war also kein Thema jetzt hier in der ÖA und auch kein Thema meines Wissens zumindest in dem Treffen der Top-Kandidaten. Ich glaube auch, es ist ein etwas zu spezielles Thema für hier und heute Abend. Es gibt da auch natürlich keine Position in dem Sinne zu. Ich würde mich da als Kandidat möglichst weit von fern halten, dazu ein Statement abzugeben. Und ich glaube auch, dass es unwahrscheinlich ist, dass dazu jetzt ein Kandidat in den nächsten Tagen speziell gefragt werden würde. Gleichzeitig würde ich es von unserer Seite her also auch nicht unbedingt aufnehmen, um das... irgendwer ist jetzt hier laut. Wer ist das hier im Raum? Ah, der Andi war es. Und wird's auch jetzt nicht unbedingt hier mit reinnehmen. Ich dachte einfach, weil der Spiegel, okay. Spiegel berichtet, die SZ berichtet, Österreich berichtet, dachte ich mir, vielleicht sollten wir aber auf jeden Fall mal das Thema als AGÖA im Auge behalten und uns auch eine Position vielleicht mit den 20 Piraten erarbeiten. Mhm. Fände ich proaktiv. Ist ein bisschen schwierig, das ist natürlich von, ich sag mal, der Pressearbeit und dem und der Seite des Statements her definitiv ein Bundesthema. Und gegebenenfalls, wenn natürlich einer der Kandidaten auf sowas angesprochen wird, kann man sich überlegen, was antwortet man da besten drauf. Meinen Vorschlag habe ich eben schon gegeben. Insofern glaube ich nicht, dass es hier an der Stelle unbedingt ausgearbeitet werden kann, sondern das ist dann eher was, eher ein Thema für die SG-Presse in Anführungsstrichen, auch die Bufo-Leute und Seite, gegebenenfalls ein inhaltliches Thema für die Außenpolitik, vielleicht natürlich im Bereich Menschenrechte auch ein Thema, aber jetzt hier in der ÖA-Sitzung zu speziell als einzelnes Ding. Wenn das jetzt irgendwie das große Thema wird in der nächsten Zeit, dann poppt es bestimmt nochmal auf und dann können wir es nochmal vielleicht ansprechen oder ich spreche es dann mal irgendwo an in Richtung Liste der SG, aber für hier halte ich es für nicht so relevant. Man kann doch sowieso erstmal nur sagen, es steht nur in der Presse. Es ist ja noch nicht mal wirklich verifiziert. Solange keiner da so Tweets schreibt, ist ja alles okay. Genau, Olaranis. Solange es nicht getweetet wird, ist es nicht real. Na, ich dachte, nee, das meint er meinte. Nicht. Genau, du meinst, aus der Badewanne getweetet wird, ja? In Anführungsstrichen. Ja, ja. Genau. Solange sich dazu keiner irgendwo so unsinnig äußert, dass es blöd aussieht, so meintest du es, glaube ich. Und, ich meine, solange keiner aufwischen muss. Genau. Das kommt es besteht ein Unterschied zwischen agieren und reagieren. Und wenn eine SZ und ein Spiegel und eine österreichische Zeitung, ich weiß jetzt nicht mehr was, darüber berichtet und das mittlerweile, wenn du es auf Google eingibst, ein Thema ist, denke ich, sollte man sich schon mal proaktiv damit auseinandersetzen und versuchen, mit unseren Frauenrechtler-Sprechern oder wem auch immer Referenten in der Landtagsfraktion einen kurzen Draht einzurichten, um einfach darauf reagieren zu können und nicht erst wieder zwei Tage dann nachdem alle anderen darüber berichten, auch mal eine Stellungnahme zu haben. Okay, wie gesagt, mein Vorschlag dazu war ja, gegebenenfalls ist das eine Sache, die man dann in den AKs ansprechen kann als Themen oder halt auf Bundesebene, aber jetzt hier in der WÖA halte ich es halt, wie gesagt, nicht für den richtigen Ort. Und wenn du dich an die Fraktion wenden magst, vielleicht mit irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mit Mike zusammen, der ja so die Menschenrechtsseite zumindest meines Wissens und Bürgerrechtsseite sehr stark vertritt, dann müsste es Richtung Fraktion vielleicht gehen. Aber ich würde die Finger jetzt als Landesverband da gerne raushalten wollen. Und wenn es, wie gesagt, den Kandidaten empfehlen, da auch sich jetzt erstmal so nicht zu äußern, jedenfalls nicht von selber zu äußern. Und okay. Ja. Der Korak schreibt auch noch, klar, das ist ÖA der Piraten und Zeitung, genau, die Zeitungen machen das so und wir können uns da nicht unbedingt so zu äußern. Wie gesagt, ich halte es auch noch für ein relativ heikles oder brisantes Thema. Ich würde nicht ungefragt dazu unbedingt Stellung nehmen. Natürlich ist es ein scheiß brisantes Thema, das ist Eugenik. Da wird die äthiopischen Zuwanderer nach Israel werden möglichst klein gehalten. Das ist sorry. Da muss man dann auch was mal sagen. Das, was hat das hier mit den Piraten zu tun in dieser Sitzung? Ich verstehe es nicht. Ich lasse das doch bitte sein. Das ist ein internationales Thema. Da kann sich die Bundespresse drum kümmern oder die entsprechenden AGs. Aber das ist doch jetzt hier nicht Sache dieser Konferenz hier. Meine Güte. Ja, wir machen keine Programmatik hier. Ich wollte einfach nur, dass vielleicht dann Mitkrieger vielleicht mit der Bundespressestelle sich kurz schließt, um den kurzen Weg zu gehen und da eben präventiv arbeiten zu können. Klar, natürlich ist es Programmatik und es wird angesprochen werden, sicherlich, aber ich fände es halt ganz gut, wenn wir mal auf der agierenden Seite wären, nicht nur auf der reagierenden. Im Übrigen ist die Sache meines Wissens auch so offen, also du kannst natürlich auch jederzeit immer die Bundespresse anschreiben, wenn du da irgendwie so ein Thema hast, um da was reinzubringen. Ich werde es auch mal sehen, wenn ich das nächste Mal mit jemandem da spreche, beziehungsweise kurzfristig vielleicht mir das mal kurz anschauen und dann gegebenenfalls da auch auf die SG schreiben, ob dazu irgendwo ein Statement von uns gedacht ist. Na, siehst du, das ist so. Sonst, das ist doch wunderbar. Klaus, sonst twitter doch einfach Anita an oder twitter den Vorstand an. Selbst ist er Pirat. Na gut, ich hätte jetzt die letzten zwei Stunden nichts anderes getan, als zu diesem Thema zu twittern. Aber da ich nur 200 Follower habe und anscheinend meine Reaktion schwach. Ich meine jetzt halt wirklich die persönlich ansprechen. Wenn ich irgendwas von Bubernd will, dann schreibe ich Bubernd an. Nicht irgendwie anders. Stimmt, hast du recht. Ja, dann. Gut, als Diskussion, ist noch jemand, der noch im Pad ist und noch mitprotokolliert hat von eben, dann würde ich bitten, vielleicht das noch mit ein paar Sätzen kurz mit reinzunehmen, dass wir das angesprochen haben. Fragt dann noch ein letztes... Das habe ich jetzt nicht protokolliert. Nur den Tag der Privatsphäre gehabt. Also, okay. Schade, ich fände es schon ganz gut, wenn es protokolliert wurde. Hast du das Pad? Am liebsten wäre mir, wenn du es jetzt einfach selber in Zeile 268... Hab die einen Link nicht? Ja, den kann ich hier gerade mal posten. Jetzt hast du. Ja, dann war auch schon. Ja, das wäre ganz nett. Dann steht es auf jeden Fall richtig drin und nicht so, wie ich jetzt mal aus Kopf reflektiere. Gut, dann zähle ich nochmal rückwärts von 3 bis 0. Falls jemand noch was hat, bitte jetzt schnell melden. 3. Nächster Termin steht ja drin, aber das ist, glaube ich, Karneval, ne? Stört das? Dienstagabend ist noch nicht Karneval, ne? Das nächste Woche. Karneval ist ja erst die Woche drauf dann, ne? Ach so, okay. Oder wir haben jetzt schon. Genau, im Landtag war jetzt schon. Karneval ist die ganze Zeit schon, seit 11.11. Also fange ich nochmal an mit der 3 und gehe dann direkt auf die 0 vorbei. Also, ich schließe die Sitzung dann für heute Abend um 23.21 Uhr und bedanke mich bei allen, die hier waren. Lade ein, ach, jetzt ist zu spät, ist schon geschlossen. Wir haben es eben gesagt, am 5.2.2013, 21 Uhr. Und freue mich, dass so viele da waren. Bitte natürlich um Nachsicht, die Fußstapfen von Achim sind, wie wir alle wissen, sehr, sehr tief und vielleicht muss da der ein oder andere mich auch mal draus befreien mit ein bisschen Hilfe und dem einen oder anderen Abschleppwagen oder was auch immer, dass ich da nicht drin versinke, aber ich freue mich, dass so viele heute hier waren und denke, das kriegen wir auch zusammen alle ganz gut hin. Klopft doch eigentlich im Mammel auf den Tisch? Weiß ich nicht. Für mich brauchen wir es nicht. Vielleicht ist einer noch so nett, ich sehe, der Florian ist da oder der Infosocke, dass ihr noch den Extra-Tobi-Aufnahme-Account rauskickt. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.